Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Moin Moin zusammen. Hallo. Hey ho. Hey, wir haben dich als Versammlungsleitung schon mal reingeschrieben. Ja, das könnte problematisch werden, weil unser Baby gerade ziemlich schreit und es könnte sein, dass ich zwischendurch hier weg muss. Vaku, dann mach du das doch. Ja, wenn da keiner was gegen hat, dann mache ich das, alles klar. Du siehst, es hat keiner was dagegen. Okay. Wir können es aber auch so machen, dass Paki das so lange macht, bis er weg ist und dann mache ich das. Also mir ist wurscht. Jetzt steht oben Paki und Vaku. So ist das hervorragend. Dann gibt es halt ein Versammlungsleiter-Team. Cool. Moderatoren-Duo nennt man das. 50%-Quote, yay. So, aber jetzt mal zurück zur Tagesordnung. Zeile 58, Genehmigung der Tagesordnung. Ist sie so genehmigt oder gibt es gar irgendwelche Gegenmeldungen? Von mir nicht. Stille wird rausgeschnitten, Tagesordnung ist genehmigt. Das letzte Protokoll ist verlinkt in Zeile 64. Ja. Huch, da war was. Den X-Pack höre ich nicht. Hört ihr den? Entschuldigung, ich wollte gar nichts sagen. Falsche Taste erwischt. Okay. Das Protokoll, Zeile 64. Gibt es da Einwände oder können wir das so genehmigen? Keiner meckert. Perfekt. Genehmigt. Mitgliederzu- und Abgänge. Zunächst mal sind ganz viele hier. Möchte jemand Mitglied in der AG werden oder jemand von den anwesenden Mitgliedern hat einfach die Schnauze voll und will hier weg? Also ich habe eine neue Interessentin, die aber heute Abend noch keine Zeit hat. Und zwar ist das die Luna Pirat, die Sandra Pauen aus Karst. Ich soll euch alle lieb grüßen. Sie kann heute Abend leider nicht teilnehmen, aber sie würde gerne nächste Sitzung mit einsteigen. Hatte sich im Laufe der Woche nicht irgendeiner über die Liste gemeldet? Der Benjamin. Der Benjamin. Mag der Benjamin sich denn vielleicht kurz vorstellen? Also ich glaube, alle kennen dich, aber mach mal. Ja, ich bin der Benjamin, 22 Jahre alt, derzeit ohne wirklich festen Wohnsitz, Richter am Landesschiedsgericht und ich bin dann in der AG Bürgerwitz machen, weil ich habe schon ein bisschen mit dem Pressekram mitgeholfen in der Berti und fand das ganz, ganz ja, spaßig und ich habe gehört, ihr sucht noch, also ich muss mit. Du bist sehr schwer zu verstehen. Ja, sehr leise. Es hallt ja, und es ist irgendwie verwaschen. Ja, das lässt sich leider nicht ändern, weil... jetzt Laptop ist besser, du musst einfach nur näher ran ans Mikro, dann passt das schon. Ah, super, ich weiß nur leider nicht genau, wo das Mikro ist. Also die jetzige Position kannst du beibehalten, dann den Abend lang. Gut, ich halt still. Also es liegt daran, dass ich im Laptop online bin. Gibt's denn Fragen an Dietl? Nö, kenne ich. Ich hätte eine Frage. Wir haben ja da so verschiedene Teams. Wo würdest du dich denn da sehen? Bei den Pressemitteilungen schreiben, Lektorat, Social Media und so weiter und so fort? Erstmal natürlich da, wo Hilfe gebraucht wird. Ich denke so vom Können her am ehesten bei den PM-Leuten, aber ist da offen, was ihr braucht. Ich hätte da auch noch eine Frage. So. Ja, bitte. Hast du denn die Zeit dafür momentan, wenn du schon so wenig Zeit fürs LSG aufbringst? Ja, ich habe mir gedacht, dass diese Frage kommt. Ja, habe ich. Ich bin zurzeit eher am Montag. Ich bin zurzeit am Kämpfen, ob ich meinen anderen Montagstermin irgendwie wegkriege oder ob ich mit dem LSG regle, dass wir den Tag verlegen. Aber da das damals sehr alternativlos schien, der Montag, das ist eher ein Problem des Montags als des generellen Zeitkontingents des Zeit. Da wollte ich aber sowieso nächsten Montag nochmal mit euch durchsetzen. Das müsst ihr dann unter euch klären, ob ihr das an einem anderen Tag macht, aber muss ja jetzt nicht hier sein. Ja. Ja. Gibt es irgendwelche Einwände, Bikel als Mitglied aufzunehmen? Ja, dann herzlich willkommen in der AGÖA. Ich habe eine Bitte, da wir sowieso einiges in der AGÖA überdenken und machen müssen, würde ich erstmal sagen, man muss sich ja nicht irgendeinem besonderen PM oder Lektorat oder sonst irgendwas zuordnen, sondern einfach erstmal gucken, wo dann jemand gebraucht wird. Ja, so hat das ja auch schon gesagt. Also so hatte ich es verstanden. Ich hatte eher PM verstanden. Ja, PM und überall, wo Not am Mann ist. Okay. Ja, das steht auch in Zeile 70. Das hat, glaube ich, Britta reingeschrieben. Und zwar, diese Aufnahme gilt halt so lange, wie man eben einen Monat nicht mitgemacht hat. Ich bin auch sehr dafür, um einfach eine Übersichtlichkeit zu behalten in der GÖA, dass wir das so einführen, dass wir die Liste der Teilnehmer dementsprechend auch kürzen, weil sonst sieht das immer so aus, als wären hier super viele aktiv und es passiert aber gar nichts. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde das gerne einführen und ich gebe Britta da recht. Ich hatte das schon in der letzten Sitzung angesprochen, da war aber Britta nicht da und Sasa nicht da. Das Grüne ist von mir, das ist von unserer Wiki-Seite, aus unseren Statuten in Anführungsstrichen, und ich auch sehr dafür, dass wir das so tun und handhaben, damit einfach klar wird, wer ist überhaupt in der AGÖA und wer ist überhaupt auch ansprechbar. Ich erinnere mich daran, dass wir da letztes Mal, als es um das Thema ging, dann auch irgendwie so einen langen Prozess gemacht haben. Wir gucken erstmal, wer inaktiv scheint, und gucken dann nochmal nach, ob die wirklich nicht kommen. Und ich finde, man kann die Leute viel schneller ruhig runterstreichen. Und wenn sie wiederkommen, ist das ja nichts Endgültiges, können sie ja genauso gut wieder mitmachen. Finde ich auch. Dann könnten wir nämlich die lange Liste derer, die dauernd fehlen, erstmal streichen, und bei den Aktiven, und wenn das sich anders ergibt, kann man es ja wieder rückgängig machen. Ja, wir haben auf unserer Wiki-Seite auch den Posten inaktive Mitglieder. Da können wir dann alle einmal reinpacken, die jetzt länger nicht dabei waren, denke ich. Jo. Wäre noch die Frage, wer macht? Möchtest du eine Antwort? Ja, also ich hatte jetzt gedacht, so ein Ich. Gut. Ja, hast du gerade gesagt. Ich glaube, Harald wollte gerade Ja sagen, oder? Ja, ich bin auch dafür, weil du kennst im Wiki so gut aus und das passt dann schon. Eben. Tivako, da bleibt immer alles hängen, du Arme. Nee, ich versuche das mal. Also, wo ich den Überblick habe, dann schiebe ich es runter. Wie gesagt, wenn sich jetzt einer irgendwie auf die Füße getreten fühlt oder doch noch im Herzen dabei ist, kann er sich ja gerne wieder hochschieben und hier wieder vorbeischauen. Ist ja kein Statement, wir wollen dich nicht mehr oder so. Ja, cool, du hast den Job. Yippie. Gut, gibt's zu dem Punkt Mitglieder zu Abgänge noch irgendwas zu sagen? Dann sonst, wenn nicht, kommen wir jetzt zum Bericht aus der Fraktion. Haben wir jemanden da aus der Fraktion? Creon. Ich bin da, ja. Aber der Ingo hat das da schon gut beschrieben, was so an aktuellen Sachen da ist. Jetzt müsste ich selber nochmal runterscrollen. Ja, für die Audioaufzeichnung müsste das vielleicht einer mal irgendwie kurz dann zusammenfassen. Lese ich das vor, pack das zusammen. Also, es gibt ein paar Neuerungen bei uns. Einmal haben wir nach dem Weggang von Robert Stein, das dürfte schon letzten Dienstag vielleicht Thema gewesen sein, haben wir natürlich auch Ausschüsse neu besetzen müssen. Also es ergibt sich ein paar Änderungen für uns als Fraktion von den Sitzen in den einzelnen Ausschüssen und sowas ändert sich erstmal nichts. Das reicht noch, die Anzahl 19. Wir kriegen ein bisschen weniger Geld, 2500 Euro, und wir müssen natürlich die ganzen Ausschüsse neu besetzen. Und haben also für den Haushalts- und Finanzausschuss, da bin ich persönlich auch sehr froh, aber sind wir alle sehr froh, den Michel Marsching gewinnen können. Ist ein sehr wichtiger Ausschuss. Ansonsten Kai Schmalenbach wird Stellvertretender in Bau und Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr. Unterausschuss Personal wird Dietmar Schulz ordentliches Mitglied. Im Ausschuss Europa und eine Welt, das war noch eine andere Baustelle, wird Marc Grumpy Oljak neues Mitglied und gleich Obmann. Der Nico Kern ist dort Vorsitzender. Dann im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss WestLB Nico Kern. Versorgungswerk macht Nico Kern, und der war vorher Mitglied in der Vertreterversammlung, da rückt dann Daniel Düngel auf. Wir haben noch tatsächlich den Kommunalausschuss neu zu besetzen, da haben wir noch keine endgültige Sache gefunden, haben wir heute nochmal darüber diskutiert. Ja, wahrscheinlich wird das der Thorsten Sommer machen. Wir haben außerdem die Wahlkreise, die wir untereinander verteilen, damit jeder Wahlkreis einen Ansprechpartner hat, einen festen neu verteilt. Wir haben außerdem als neue Sache festgelegt, dass wir vor Plenarwochen, also nicht in der Woche, wo die Plenarsitzung ist, sondern in der Woche davor, wenn die Anträge noch nicht eingereicht sind, Die werden ja immer am Dienstag eingereicht. Dass du am Montag vor Einreichungsdienstags, vor Antragdienstag, eine Mumble-Sitzung abends um 20 Uhr machen. Die nächste wäre also am 7. Oktober. Montagsabends eine Mammelsitzung machen, wo wir alle unsere Anträge einmal kurz vorstellen, sagen, warum wir die einbringen, sagen, was es für Bedenken und sonst was gibt oder Diskussionen gab, und dann nehmen wir natürlich auch Feedback mit von allen, die dort in der Mammelsitzung uns zuhören und sich beteiligen wollen. Ja, das sind so die Neuerungen. Wir haben natürlich selbstverständlich auch über generell über die Fraktion gesprochen und über die Bundestagswahl. Wir werden dazu ein paar, ich nenne es jetzt mal Workshops machen, insgesamt bis zu 3 Arbeitstage oder Tagungen oder wie man es auch mal nennen möchte, haben wir da jetzt in den nächsten Wochen eingeplant. Im Grunde ja, Erarbeitung von Zielen, von Strategien, Strategiewechsel und sowas, sowas ähnliches wie jetzt bei der, wie hier bei der AGÖA mit dem schönen Pad Feedback Bundestagswahl 13 auch angefangen wurde. Das wollen wir auch mit bestimmten Methoden, so dass wir auch zu einem Ergebnis kommen und nicht nur drüber reden, aufbereiten. Ja, teilweise noch vorm LPT, so dass wir dann auch was zu erzählen haben, wenn man uns anspricht. So, das war's, glaube ich. Gibt's Fragen dazu? Ja, ganz kurz eine. Die neuen Wahlkreiszuordnungen für die Abgeordneten ist klar. Mir fehlt eigentlich eine Auflistung, nicht aller, sondern ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, wer für 137 Paderborn zuständig ist. Moni ist öfter da gewesen, aber zuständigen in dem Sinne haben wir eigentlich schon nicht. Ich gebe dir den Link, die sind alle verteilt, das ganze Thema. Danke dir. Ich schreibe den Link sogar einfach mal direkt da rein. Das wäre super, das ist noch besser. Ich habe auch noch eine Frage. Wobei ich dazu sagen muss, die neuen sind da noch nicht eingetragen. Da steht auch Robert Stein teilweise noch drin. Aber ich kann dir sagen, dass Monika tatsächlich für Paderborn und Höxter zuständig ist. Alles klar, danke. Ja, war zu vermuten, aber es war nirgendwo für mich sichtbar. Oh, wenn ich das Bild jetzt da einfüge, kommt direkt die Karte. Na gut, ihr könnt es wieder rauslöschen gleich. Ich habe gesehen, für diese Mumble-Sitzung, die ihr da jetzt neu plant, gibt's auch schon einen Raum hier, Raumfraktion. Wie wird denn das noch kommuniziert, so an die Basis? Gibt's da was über die NRW-Info oder wie wollt ihr das machen? Ja, also wir haben das zwar heute jetzt abschließend beschlossen und ich denke, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir schon am 7. Oktober anfangen, und ja, wir schicken noch was rum. Also wenn es über die NRW-Info nicht kommt, schicke ich das noch über die NRW-Info. Wer die 20 Piraten abonniert hat, hat es dann ja auch schon gelesen, wie ich heute. Also das mit den Informieren kriegen wir hoffentlich hin. Ich weiß nicht, ich glaube die Piratenstunde zum Beispiel oder sowas, was durch unsere Presseteam organisiert wird, glaube ich, wird auch gut genug verbreitet, wenn das der Eindruck ist, dass wir das nicht gut genug verbreiten und wir mehr Informationskanäle brauchen, dann müssen wir uns da anstrengen, noch weitere zu bedienen. Frage Creon, das war heute um 17 Uhr und ich konnte nicht. Kann man das irgendwo noch nachhören? Das war gestern um 17 Uhr. Ja, gestern, Entschuldigung. Die müsste schon online sein, die dürfte in unserem YouTube-Channel sein. Ich guck mal ganz kurz, ob ich einen direkten Link habe, dann schicke ich den gleich in den Mumble-Chat. Prima, danke. Creon, NRW-Infolister wäre mit Sicherheit am besten. Also ich glaube, das lesen fast alle, die 20 Piratenliste lesen bestimmt keine 6000 Mitglieder. Ja, zumindest beim ersten Mal oder beziehungsweise ersten Male sollen wir es da auch publizieren. Und bitte frühzeitig, weil die ist moderiert und das kann 1-2 Tage dauern, bis das freigeschaltet wird. Ja, ich kenne die ja. Moderiert Daniel die noch oder wer macht das? Das spricht jetzt. Ja. Also unter anderem, ne, also mehrere. Ja, ja, alles klar. Gut, gibt's zum Thema Fraktion noch was? Dann machen wir weiter mit Zeile. Nö, dann machen wir weiter mit Zeile 119 aus dem Request-Tracker. Ich habe da zwar jetzt auch seit kurzem Zugriff, habe jetzt aber da noch nicht so genau geguckt. Ich glaube, was ganz Wichtiges war da nicht drin. Sonst noch jemand, der da Zugriff hat und was dazu sagen könnte? Vom Pressetracker? Ja. Zugriff, ja, was sagen, nein. gut, dann protokollieren wir einfach mal, dass da nichts Wichtiges drin war. Also was fürchterlich Wichtiges wäre mir aufgefallen. Gut, dann kommen wir zu den Teams. Team Pressemitteilung, Lektorat. Kurze Frage, Vaku. Gibt es da eigentlich ein Team, was den Request-Tracker beackert? Also ein festes Team von Leuten? Ich habe da keine Ahnung. Ich glaube, das hat momentan bisher überwiegend die Britta gemacht. Seit der letzten AGÖA-Sitzung, wo Daniel eben war, bin ich plötzlich da mit drin, ohne da großartig geschrien zu haben. Und wenn wir jetzt gerade hier sind in der TO, dann sollten wir vielleicht da auch, das ist, denke ich, auch mit ein Punkt an den Sachen, die wir nachher sowieso besprechen werden, dass wir da wirklich feste Zuordnungen haben. Ich glaube nämlich, dass Britta ihr Engagement etwas runterfahren wird und dann brauchen wir mit Sicherheit Leute, die das machen. Ja, dann aber erstmal Hose runter. Wer hat denn alles Zugriff? Ich kann das nicht einsehen. Ich habe keinen, soweit ich weiß. Also, ich habe mal gesagt bekommen, dass Sasa, Britta Zugriff haben. Und seit Wahlkampf auch ich und Ines noch. Und ansonsten weiß ich nicht. Worum geht's? Der Request-Tracker der AGÖA. Request-Tracker, genau. Und wer war das jetzt? Wer hat das gesagt? Zugriff. Entschuldigung. Das war Beakel, der das gesagt hat. Ach so, das war jetzt, weil ihr in der Berti gearbeitet habt, ne? Ja. Dann habe ich da auch Zugriff, nehme ich an. Also Renarion. Ich nehme ich auch. Nein. Nein? Seit komischerweise. Oh, nicht. Doch noch ein anderer Bereich? Ich habe ein Ticket geschrieben an die Technik, das freizuschalten für mich hinten ist. Den Pressetracker, den Berti-Tracker hast du, das weiß ich ja. Kandidatenpresseanfragen? Nee, der heißt Pressetracker, also Pressedings. Na gut, nee, das Ding habe ich tatsächlich nicht. Harald hatten wir bei der letzten Sitzung nicht auch, wolltest du nicht da auch und sollte man dich nicht auch freischalten? Ja, wobei irgendwie gehöre ich ja zu den Leuten, deren DSV-Datenschutz-Geschichte irgendwie über das Postfach verschwunden ist und habe die jetzt nochmal losgeschickt. Sobald die dann endgültig da mal eingetragen ist, mache ich da gerne mit. Okay, dann ist der Mitkrieger noch hier. Du hast doch bestimmt auch Zugriff. Hat er im Chat geschrieben. Ah, okay. Ja, gibt's denn noch Mitglieder der AGÖA, die da Zugriff haben möchten und die auch die Datenschutzbelehrung gemacht und das Ding unterschrieben haben, die also auch dann leicht Zugriff bekommen, wenn wir ein Ticket an die AG-Technik schicken? Wenn das Sinn macht, kannst du mich freischalten. Ich habe eine gültige Datenschutzerklärung. Ja, ich kann dich nicht freischalten. Wir müssten dann ein Ticket schreiben an die AG-Technik. Okay. Sonst noch jemand? Also, bevor da alle möglichen Leute Zugriff kriegen, also ich habe auch schon überlegt, meinen wieder abzugeben, sollte man überlegen, was genau damit passiert. Also, welche Pflichten oder welche Arbeitsaufträge sich aus diesem Tracker ergeben und wer da mitarbeitet. Ja, das läuft meistens so, dass der Pressesprecher und sein Vertreter hauptsächlich die Tickets bearbeiten und dann fragen, wer da Zeit und Lust hat dafür, die zu bearbeiten und das dann weitergeben und verteilen. Abend. Habt ihr vielleicht so ein bisschen Einblick für uns? Sind das eher Presseanfragen von außen oder interner Kram von anderen Gliederungen oder AGs oder so? Also bisher sind das überwiegend irgendwelche Einladungen zu Veranstaltungen oder Informationen von Lobbyisten in Anführungsstrichen, also von irgendwelchen Vereinigungen und solche Geschichten, die waren bisher immer aus dem Request-Tracker auch dann hier in die Sitzung gekommen, dann zur Absprache. Ja, oder es sind Leute, die aus dem Presseverteiler genommen werden wollen. Da muss man ins Verwaltungstool oder das in irgendeiner Form an die Verwaltung weitergeben. Das können auch schon mal Nachfragen von Journalisten sein nach einem der Leute aus dem Landesverband. Dann kommt da eine Menge Spam rein, die gelöscht werden muss, oder Anfragen an die Fraktionen, die weitergeleitet werden müssen. Also es ist sehr unterschiedlich und das Mailaufkommen ist jetzt nicht so megamäßig. Also im Wahlkampf war das natürlich ein bisschen höher, aber es ist gut handelbar mit 4-5 Leuten. Also ich glaube, dass das auch reicht. Wenn jetzt Harald, Sammy und Wutze noch mitmachen würden, dann sind wir da, glaube ich, ganz gut besetzt. Hat vielleicht auch jeder von uns Tage, an denen er sowas besonders gut machen kann und andere, an denen er das nicht schafft, dann kann man das ein bisschen aufteilen, damit nicht an einem Tag plötzlich alle sich draufstürzen und dann sind andere Tage, wo keiner reinguckt. also so viel ist das nicht. Nee, das würde keinen Sinn machen. Also da kommt man sich dann nur in die Quere und das, ich glaube auch, dass das dann mit Doppelbelegung sowieso keinen Sinn mehr macht. Wenn wir jetzt, weiß ich nicht, 10 Leute haben, die den Tracker beackern und wir haben aber nur 7 Tage die Woche, da dann hat man einen Tag keine Zeit, dann bleibt was liegen. Also das regelt sich, glaube ich, von alleine, wenn alle immer ein bisschen mit darauf achten, dass die Tickets nicht zu alt werden. Okay. Und wer den Tracker kennt, man kann ja auch kommentieren, dann fragt man einfach mal nach hier, wie ist denn der letzte Stand, wer hat hier schon was gemacht, und wenn da jemand reagiert hat, dann kannst du das halt einfach schließen. Alles ja, klar. Wie Uwe gerade schreibt, also Ziel ist es auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden zu reagieren. Das ist klar. Gut, wer schreibt dann das Ticket an die AG Technik oder sollen wir noch warten wegen der Datenschutzdingens von Harald? Ich schicke erstmal die anderen dahin und ich komme dann hinterher. Gut, dann schreibe ich das Ticket an die AG Technik. Danke, Marco, ich wollte es gerade vorschlagen. Sind wir damit dann soweit durch, Wickles Tracker? Okay, dann kommen wir jetzt, Zahl 140, zu den Teams. Als erstes Team PM Lektorat. Ich glaube, wir haben keine Pressemitteilung seit der letzten Sitzung geschrieben. Ist das richtig oder habe ich was verpasst? Nein, ist richtig. Okay, in der letzten Sitzung hatte ich das angesprochen, diese Termine-PM, die wir jetzt im Wahlkampf ja wöchentlich rausgebracht haben, macht meines Erachtens jetzt momentan 14-tägig Sinn, weil so viele Termine haben wir nicht. Ich würde mir dann morgen mal wieder Termine sammeln und das auf die übliche Art und Weise über die Liste schicken, sodass die dann vielleicht irgendwann im Laufe des Abends rausgehen kann. Zu den Terminen kommen wir ja später noch, dann bitte alles mitteilen, was ihr wisst, ich habe nicht sehr viele Termine im Kopf. Ja, cool, dass du das weitermachst. Das war eine sehr praktische Übersicht. Ja, ist kein Ding. Ich habe da mittwochs immer so ein Zeitfenster für. Gibt es sonst noch Anmerkungen zu PMs, Ideen, was wir schreiben könnten, etc.? Auch weniger und kürzer wäre schon mal ganz gut. Und war beim Lektorat bitte nur verbessern, verändern, wenn ihr euch sicher seid. Ein paar Mal wurden Sachen hin und her verbessert. Also überzeugt sein, wenn was geändert wird. Also Lektorat bedeutet, man muss immer Quellenstudium machen. Also wenn man tatsächlich irgendwelche Dinge ändern will, in eine Quelle gehen, schauen, wie das dort steht, und dann kann man es ändern und nicht einfach so aus dem hohlen Bauch bitte ändern. Nee, das war jetzt mehr Grammatik und so, aber ja, im Zweifelsfall einmal in Duden schauen. Jetzt ganz ernst gemeint, also die haben auch eine gute Website, wo man einige Zweifelsfälle dann auch leicht über die Suchmaschine rauskriegt und ja, sonst Nachschlagewerk oder eben das sichere Wissen aus der Schulzeit, aber nicht so nach Schönheit. Wohl wahr. Aber wenn ich das mal so vergleiche mit anderen PMs, glaube ich, dass unsere grammatikalisch und satzzeichentechnisch relativ einwandfrei sind, oder? Ja, war jetzt auch nichts überzeugt, was rausgegangen ist. Fiel mir nur ein paar Mal auf, dass in Pets dann Sachen wieder reingekommen sind, die schon rausgekickt wurden oder so. Oder der Kommentar von einer Person, der dann eher darauf hindeutete, dass das so sporadisch überflogen wurde. Gut, gibt's sonst noch was zu PMs, Ideen, ob was geschrieben werden könnte, was ein Thema sein könnte? Na, NRW-weite Veranstaltungen oder wichtige Veranstaltungen, die aber NRW-weit interessant sind, zu unseren wichtigsten Themen. Zum Beispiel? Ich hätte was, aber das ist keine Piratenveranstaltung. Insofern ist das etwas schwierig. Okay, dann kannst du das aber vielleicht trotzdem weiter unten im Pad unter Termine verlinken. Was ich auch ganz praktisch finde, ich habe jetzt den Zugang zu der Cloud, ich habe mich da noch nicht umgeschaut, wie das da gegebenenfalls schon strukturiert ist oder so. Wenn wir uns dann einen Ordner aufbauen mit Bildmaterial, also manche haben es als CC, ich für meine Bilder würde dann sagen, dass es im Zusammenhang mit der Pressemitteilung verwendet werden kann, aus dem man dann einfach mal ziehen kann, wenn zum Beispiel eine Demo ansteht, ein Symbolfoto von irgendeiner gewesenen Demo als Ding zu mitschicken, dass wir uns da was einrichten. Das ist eine gute Idee. Wie viele Leute haben hier mittlerweile eigentlich den Zugang? Weil dann kann man im Nachhinein ja auch kollektiv befüllen. Zugang zu was meinst du jetzt? Zu der Cloud. Da war ja mal an uns herangetragen worden, dass wir das nutzen können, gerne sollen. Ich habe keinen. Denn als ich mal wollte, da war das erst im Teststadium und irgendwie ist mir das missglückt. Haben wir da nochmal einen Link? Also ich weiß, die Kreativen in NRW, die nutzen das ja auch schon. Und aber ich mit unserer eigenen Cloud habe ich mich auch noch nicht befasst. Und da kann man Bilder hochladen, ja? Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich denke mal, dass es einfach ein FTP-Account ist, den man da hat. Also ja, dass man das hochladen und speichern kann. Es ist also praktisch mehr oder weniger dasselbe wie dieser Dienst, den viele benutzen, um eine Online-Festplatte zu haben. Ein FTP? Nee, eben kein FTP, sondern das kannst du wie ein Laufwerk auf deinen Rechner einbinden. Das ist wie Dropbox oder Google Docs, Google Drive meine ich. Die AG Technik hat dazu auch schon was eingerichtet. Ich weiß gar nicht, war da nicht geplant, die AGÖA auch mit reinzunehmen in die Cloud? Die AGÖA ist angefragt worden, aber bisher offensichtlich nicht besonders interessiert gewesen. Okay, dann bringe ich das mal in die Wege. Schreibe ich da mal ein Ticket. Also wir hatten zweimal mit drin. Man sollte sich melden bei euch quasi und kam auf eine Seite und konnte sich da anmelden. Ich habe das gemacht, funktioniert hervorragend. Ich glaube, ein paar andere. Ach, genau, ihr müsst den Unterstrich anschreiben. Also die Leute, die auf der Wiki-Seite von der AGÖA stehen als aktive Mitglieder und jetzt hier mithören, beziehungsweise auch im Stream, in der Aufnahme mithören, also aktive Mitglieder der ÖA, sollen bitte den Tobias Eckricht anschreiben, beziehungsweise der Unterstrich @piratenpartei-nrw.de und um einen Cloud-Zugang bitten und dann richtet er den ein. Nee, nicht den anschreiben, sondern er hat ein Formular dafür. Genau. Echt? Ich habe eine URL. Ich suche sie gerade. War das auf piratentechnik.de? Ja, die ist nicht öffentlich. Ich habe jetzt gerade mal auf den OwnCloud-Link geklickt und das ist sehr seltsam. Da steht Benutzername und Passwort und Einloggen, aber nichts mit Anmelden mit Neuanmeldung. Nee, Sammy. Das ist nur das Login. Genau, was der XPack gerade gepostet hat. piratentechnik.de/cloud. Müssen wir uns dann da alle anmelden oder einmal die AGÖA das einrichten? Einzeln. Einzeln. Okay. Dropbox kennt genau wie Dropbox. Das ist sehr ähnlich wie Dropbox. Ja, dann würde ich sagen, Hausaufgabe für alle Mitglieder, sich da anzumelden erstmal und dann zu gucken, was da drin ist. Ja, ich sag mal so, also ganz besonders interessant ist das im Prinzip für das Team Webseite und das Team Social Media, wenn man da eben die Sachen, die Kreativen für uns basteln oder die wir auch einzeln so sehen, finden, basteln, wo wir wirklich die Rechte drauf haben oder was wir halt so benutzen können mit CC BY-SA oder so, dass wir die Sachen dann halt so reinschmeißen und miteinander teilen. Und das PM-Team, weil auch da sollten wir möglichst oft auch ein Foto mitschicken. Ja, das Problem bei einer PM ist, da kannst du ja nur einen Link zu einem Bild mitschicken und das Problem bei der Cloud ist, dass das von außen nicht sichtbar ist. Kommst du nicht rein, doch, ja. Du kannst das freigeben und dann kriegst du auch einen Link, der von außen zugreifbar ist. Das war mir neu, super, danke. Sorry fürs zu spät kommen, könnt ihr mir gerade sagen, wo ihr seid? Zeile 150. Dankeschön. Okay, gibt's zu dem Thema Cloud noch was zu sagen, zu berichten, zu fragen? Dann würde ich gerne weitermachen. Social Media Team, da gibt's ein Pad. Social Media Team hat sich auch schon mal getroffen, aber ist für nicht so wichtig erachtet, sich ständig zu treffen. Es gibt ja da die verschiedenen Sachen wie Facebook, Twitter-Account und es gibt auch noch den StatusNet-Account. Da sind eigentlich Leute auch festgelegt, ist auf unserer Wiki-Seite verlinkt. Gibt es dazu Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge oder was auch immer? Ich habe gerade ganz nochmal kurz in die Statistiken von der Facebook-Seite reingeguckt. Wir hatten unmittelbar am Wahltag deutliche, also zumindest übergewöhnliche Zuwächse auf der Seite. Ein paar sind abgesprungen, aber es sind deutlich mehr dazugekommen, als das Ganze dann wieder disliked haben. Und ich wollte einfach mal noch anregen, dass wir uns vielleicht irgendwie innerhalb der nächsten 2 Wochen oder so dann vielleicht nochmal treffen mit dem Social Media Team? Ja, sehr gerne. Ich würde da eventuell auch, wenn wir nachher mal so in die Fehleranalyse gehen, das nochmal ansprechen zum Thema Kampagne, auch gerade für die Kommunal- und Europawahl. Da sollten wir jetzt schon anfangen, die Weichen zu stellen, dass wir hier nicht nur, was das Presseteam betrifft, sondern auch was das Social-Media-Team und die ganzen anderen Teams angeht, eine feste Struktur einbauen mit Leuten, die hier und da mal aushelfen, damit wir da ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinkriegen. Weil mir ist halt aufgefallen, dass sich ein paar Leute, die in dem Team waren, sehr stark zurückgezogen haben und letztendlich dann nur noch Britta, der Christoph und ich gepostet haben. Und da ist dann mal ein paar Stunden lang ist ganz viel Action und dann wieder über fast einen Tag oder zwei nichts los. Und da müssen wir halt gucken, dass wir uns vielleicht mal Zeiten überlegen, wo wirklich Leute fest verantwortlich sind. Sorry, ich muss leider den ausfinden. Ich verstehe kein Wort, Benjamin. Ey, ich schaue mich verabschieden. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. Sollen wir ein Doodle machen für so ein Social Media Team? Jo. Soll ich eins machen oder möchtest du oder? Nee, mach du mal. Cool. Ich hätte noch was zu sagen. Also Google Plus wurde gerade gar nicht erwähnt. Gibt's auch noch. Sorry, ja klar, du machst es auch gut. Ja, manchmal mache ich es auch gut. Media. Also ich bräuchte meinem Gefühl nach jemand Zweites, der mir ein bisschen hilft. Also nicht nur, weil ich das, weil ich auch nicht immer da bin sozusagen, sondern vor allen Dingen, weil ich bräuchte jemanden, der auch Facebook guckt zumindest. Also manchmal Sachen von Facebook rüberholt oder so, weil ich nicht in Facebook bin. Das ist so ein Problem. Ja, das ja. Problem kenne ich. Da bin ich, glaube ich, im Moment der Einzige, der beide Zugriffe hat. Das macht Sinn, dass die Accounts Google Plus und Facebook auf jeden Fall miteinander synchronisiert sind. Das heißt, dass die Teams deckungsgleich sind und sich abwechseln. Ja, zumindest, dass man halt einen hat, der ein bisschen beide im Auge hat und sieht, da ist was gekommen, das könnten wir auch gut auf Google Plus machen oder das ist auf Google Plus was, da könnten wir auch gut auf Facebook machen. Das wäre eigentlich cool, wenn es da jemanden gäbe. Okay, dann würde ich sagen, der Christoph macht ein Doodle, dass sich alle, die sich für Social Media Team interessieren oder da ohnehin schon mitarbeiten, einfach mal doodeln und einen gemeinsamen Termin finden. Ha, kein Widerspruch. Können wir weitermachen mit Zeile 166 Webseite? Da hat der Paki was reingeschrieben. Kurze Anmerkung, Uwe schreibt im Chat, dass ihm sein Facebook-Zugang abhanden gekommen ist. Ja, wir haben da aufgeräumt, Uwe. Also die Leute, die da nicht aktiv mit im Team waren, haben wir rausgekickt und ein paar neue mit reingenommen. Allerdings sind die Leute, die jetzt neu mit reingekommen sind, auch nicht wirklich aktiv gewesen. Ich glaube, der Lukas Lammler hat einmal was gepostet und jetzt müssen wir halt mal gucken. Das kann es irgendwie nicht sein, dass Leute da einen Zugang kriegen und dann nicht wirklich aktiv mitarbeiten. Das müssen wir ändern. Das würde ich aber dann im Nachgang bei der Wahlanalyse und bei dem ganzen Thema, was können wir jetzt besser machen, ändern und nochmal thematisieren. Jetzt geht es halt erstmal nur darum, was war und was im Moment ist, was gelaufen ist. Ich bin auch dafür, dass wir übergehen, ein komplettes Monitoring zu machen und zwar halt wöchentlich Screenshots zu machen von den Statistiken, dass wir sehen, wenn wir irgendwas gemacht haben, ob das signifikant eine Veränderung gegeben hat in der User-Statistik, weil sonst bringt das alles nichts. Dann weiß keiner, in welche Richtung es geht, es weiß keiner, was unsere Aktionen uns irgendwie bringen und letztendlich laufen wir dann mit irgendwelchen Aktionen gegen die Wand, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, ob daraus irgendwas folgt. Gut, Diskussion dann aber später unter Sonstiges, oder? Ja. Okay, dann... kann ich noch mal was zur Webseite fragen? Da wären wir jetzt. Wer plant diese neue Seite und ist da mehr geplant als ein Facelift von der Seite? Oder wird sich wirklich mal überlegt, wie wir das geschickterweise funktional beschreiben, weil aus technischer Sicht hätte ich da ein paar Sachen dazu zu sagen. Ich sag mal kurz was dazu. Hallo erstmal alle. Fullerin, ja, es ist geplant, im Rahmen von komplett umstrukturieren von Dingen auch an dieser Seite zu arbeiten. Ich habe dein Blogposting gesehen, deine Mail gesehen, die war großartig. Besprechung, Brainstorming, sonstiges am Montagabend, wenn du Zeit hast. Ansonsten protokollieren wir das auch im Polgef-Team, um das ganze Ding zu entschlacken. Montagabend ist parallel zur AG-Technik-Sitzung. Das macht nichts. Parallel zur Fraktionsgeschichte? Ja, das ist ja. Deswegen protokollieren wir, damit ihr auch nichts verpasst. Gibt es jetzt Leute aus dem Polgef-Team, die sich da regelmäßig auch weiter um die Website kümmern wollen? Oder ist das jetzt der Umstrukturierungsprozess und dann in der ÖA wieder verortet? Wir haben das erstmal nicht geplant, weiterzumachen. Es geht um die Umstrukturierung. Was die ÖA dann damit tut, weiß ich nicht. Aber da kann man sich ja dann, wenn es soweit ist, nochmal zusammensetzen und überlegen, was dann passiert und ob das einer von uns mit übernehmen mag. Auch hier hätte ich ganz gerne irgendwie was Öffentliches, wann sich das Polgef-Team trifft und so weiter. Nächstes Treffen ist, was meinst du mit öffentlich? Über die NRW-Info zum Beispiel. Ja, kann ich schicken, ist kein Problem. Cool, danke. Bitte. Ich frage deshalb, weil es zum Beispiel so ist, wir haben im Wahlkampf jetzt versucht, mehrere Webseiten zu etablieren. Wir haben aber nur eine, die wirklich in den Suchmaschinen gutes Ranking hat. Und deshalb muss halt so ein Redesign letztlich auch berücksichtigen, wie welche weiteren Webseiten erreicht werden sollen und mit berücksichtigt werden im Design derjenigen Webseite, die wir nach draußen am stärksten pushen. Kann denn vielleicht die AG Technik sich da, wir wissen jetzt immer noch nicht, wann Polgef-Meeting genau ist, um wie viel Uhr, aber können wir uns da nicht vielleicht auch wieder alles sammeln? Das würde es doch einfacher machen. Also ich würde vorschlagen, dass das Team, was in der Webseite arbeitet, also die Admins, sich da nochmal mit der AG Technik kurz schließen und Teile von uns, die halt Zeit haben, am Montag auch bei der Polgef-Sitzung dabei sind, weil im Moment geht es erstmal nur um eine Analyse dessen, was wir haben, was wir brauchen, eine Neustrukturierung. Schreibi hat da eine Grafik gemacht, wie die Struktur im Moment aussieht und ist gerade dabei zu überlegen, was Sinn macht, wo welche Navigationspunkte wie aufgebaut werden. Und so weit sind wir noch gar nicht. Also bevor da irgendwas in die Umsetzung geht oder in die Planung, wie es umgesetzt werden soll, da werden wir auf jeden Fall dann nochmal mit der AG Technik und auch mit der AG ÖA und mit den Kreativen uns zusammensetzen, weil das erfordert dann noch ein bisschen mehr. Wir brauchen dann halt ein neues WordPress-Theme, wir brauchen, müssen überlegen, welche Plugins wir brauchen, wir müssen das Theme von der CSS-Struktur anpassen und so weiter und so fort. Das sind einfach Sachen, die erst in ich dachte mal so 4 Wochen oder so anstehen. Vorher geht es erstmal nur in die Struktur. Oder Schreibi? Okay, kein Widerspruch. Nee, nicht kein Widerspruch, Pushy Talk nicht rausgemacht. Ja, es ist richtig. Der erste Schritt ist erstmal zu gucken, was alles zu strukturieren ist. Also das tut ihr ja dann im Vorstand mit der AK-Prüfung. Und danach gucken wir am Montag halt, was alles zu tun ist. Und sammeln grob Ideen. Ich habe die Mail über die NRW-Info mit BCC an Vaku gerade rausgeschickt. 20 Uhr am Montagabend. Und Protokoll jage ich dann hinterher für die Leute, die am Montagabend einfach anders irgendwie beschäftigt sind. Gut, ich habe den Termin auch ins Pad eingetragen. Wie war denn das nochmal mit der Schulung für WordPress? Ist noch weiter unten auch verlinkt. Da gibt's gibt es mehrere Termine zwischen dem 7. und dem so und so 4. Oktober. Okay. Okay, noch was zur Webseite, sonst würde ich gerne weitermachen mit Krähennest und Nebenhörnradio. Dann mache ich das. Da steht schon ganz viel drin. Wer hat denn das eingetragen? Wer kann da was zu sagen? Wutze? Ja, lass mich erst mal runterschlucken. Jetzt mal flott. Okay, also, wie letzte Woche Donnerstag sind wir beim Jürgen Hansen in Bottrop gewesen. Warte mal, ich muss mich mal leiser machen. Also, wie gesagt, beim Jürgen Hansen in Bottrop gewesen, zu dieser niemals vergessen Tour, also zu dieser autobiografischen Lesung aus seinen 1500 Stasi-Aktenseiten. Ich kann nur sagen, wer die Möglichkeit hat, sich den dazu mal einzuladen. Also, es ist unglaublich. Also, es ist wirklich irre gemacht. Eigentlich hatte ich vor, das Ding ganz kurzfristig, weil ich kannte das gar nicht, noch in den Landtag zu packen, dass man dort zumindest am Vorabend des 3. Oktober, also des Tages der Deutschen Einheit, eventuell da noch ein kleines Pünktchen setzen kann. Es hat leider nicht funktioniert, aufgrund dessen, dass es wirklich etwas kurzfristig war. Auch so haben wir es leider nicht hingekriegt, weil, ja gut, egal. Wir haben ja noch den 9. November, den Tag des Falls der Mauer in Berlin, wo man das eventuell nochmal mit einknüppern kann oder einen Tag vorher. Aber wie gesagt, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Es ist einfach nur unglaublich. Mittwoch und Samstag bin ich jeweils im Mettmann zu einer Anti-Nazi-Demo, glaube ich, war es. Ich habe jetzt dies konkrete nicht dabei. Donnerstag sind wir ja sowieso in der Berti zu einer kleinen Nachbesprechung mit der ganzen Geschichte. Berti und braucht man das Ding noch für den Kommunal- als auch Europawahlkampf und so weiter. Das ist 15 Uhr der Termin im Übrigen. Und ansonsten sind momentan einige Leute im Urlaub. Also sprich, der Bernd ist mit seinem Frauchen in den Urlaub gefahren und nutzt einfach mal die wahlkampffreie Zeit. So, das, zumindest das war jetzt Radio und Krähennest zusammen. Und im Radio kann ich nur sagen, also wie geschrieben, die Lichter gehen tatsächlich wieder an. Also die Leute, die die ganzen Wochen jetzt wirklich zu tun hatten im Wahlkampf, kommen langsam wieder auf die Bildfläche geschwommen und fangen an jetzt tatsächlich das, was liegen geblieben ist, einigermaßen aufzubereiten, beziehungsweise die neue Ideen zu sammeln etc. Ja, und da sind wir momentan, also wir haben das mal salopp gesagt, dabei, den Bundesparteitag so einigermaßen in Bremen vorzubereiten. Und dazu wird es aber, denke ich mal, nächste Woche mehr geben. Zum LPT seid ihr auch am Start, oder? Natürlich. Fantastisch. Ich würde gerade, weil du gerade eben die Niemals-Vergessen-Tour angesprochen hast, ich wollte das eigentlich heute Abend noch tun, aber das wird jetzt ein bisschen spät, mit dem Jürgen da auch nochmal sprechen, weil ich finde es auch ganz gut, wenn wir dann halt zum 9. November hin das Ganze dann pressemäßig auch noch ein bisschen verarbeiten, weil der Vortrag ist echt genial, der ist echt super. Ich hatte es ja versucht, darüber einen Bund hinzukriegen. Nur leider seid ihr ja in Kassel völlig eingespannt gewesen und hattet irgendwie so überhaupt kein offenes Ohr, inklusive Katascha, und hast nicht gesehen. Und weil der Jürgen würde wirklich bis Klein Timbuktu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hatte ihn gefragt, wie sieht's aus, wenn Mittwoch kurzfristig in Berlin oder weiß der Geier, ja, macht Termin. Also der ist wirklich komplett frei und offen für die ganze Geschichte und vor allen Dingen wirklich für jeden Termin zu haben, was das angeht. Je weiter weg natürlich, sollten es dann schon 2-3 Termine sein, die man ihm dort anbietet, weil wegen einen lohnt sich's nicht wirklich. Aber ansonsten, also ich kann es echt nur empfehlen, es ist unglaublich. Ja klar, wie gesagt, ich werde morgen mit ihm quatschen und werde dann auch einen Kontakt zum Bund herstellen, beziehungsweise da mit dem Bufo da mal drüber reden, weil ich denke, das sollte echt bundesweit gemacht werden, weil das ist echt super. Ich habe es mir angehört und habe mit Jürgen auch schon gesprochen. Ich finde das ausgesprochen empfehlenswert. Ich würde es auch gerne nach Paderborn holen. Es ist nur die Frage, wie klein kann man das machen? Wird das nicht eine Zumutung? Also für Jürgen, wenn hier ja, 10 Leute sind und da, das wird heftig. Ja, wobei das Thema, wenn man das wirklich gut anbietet über die Presse und auch gegebenenfalls über andere Aktivitäten wie Flyern oder eben auch Mund-zu-Mund-Propaganda, da werden im Zweifel wirklich viele Leute kommen, die selber aus der DDR rüber gemacht haben, wann auch immer, und die eben auch eigene wissen, dass die Stasi überprüft waren. Also das ist, glaube ich, ein Thema, da kann man tatsächlich Interessenten gewinnen, die mit der Piratenpartei nichts zu tun haben, denen das auch völlig egal ist, ob die Piratenpartei das macht oder jemand anders, sondern die haben eben einfach einen eigenen Bezug dazu und Interesse an solchen Themen. Das ja, ist genau das hat echt Potenzial. Das ist genau das Problem. Hätte ich ohne weiteres dann auch den entsprechenden Raum dafür, aber das sind dann mal wieder eben 120 Euro. Muss halt nochmal suchen, ob es vielleicht einen anderen Raum gibt in irgendeiner Kirchengemeinde oder so, den man dafür nehmen kann, der eben dann nichts kostet. Nicht, wenn es von Piraten veranstaltet wird in Paderborn, kannst vergessen. Ja gut, dann geht's halt nicht. Da kann das gerade Gesprochene noch mal irgendwie ein bisschen protokolliert werden? Gibt es sonst noch Anmerkungen zu Krähennest Nebelhorn Radio? Dann würde ich gerne weitermachen mit Kompass, Zeile 200. Ist jemand vom Kompass da? Ja, könnt ihr mich hören? Mhm. Ja, prima. Unser nächstes Heft, was zum Bundesparteitag rauskommt, da wird eins unserer Hauptthemen sein, das BGE. Wir werden Equal Pay, Mann, Frau und so weiter im Heft haben. Wir haben was über das Asperger-Syndrom. Wir machen Artikel über Inklusion. Das sind so die Themenschwerpunkte. Da gibt's dann immer noch ein paar aktuelle einzelne Artikel drumherum, die andere Themen behandeln. Und mal schauen, was wir alles zusammenkriegen. Okay, braucht ihr irgendwie Hilfe oder werden besonders noch irgendwelche Arbeitskreise, Arbeitsgruppen angesprochen? Ja, wir sprechen immer verschiedene Fachleute an. Also für BGE haben wir den Johannes Bonader zum Beispiel gefragt. Da haben wir noch ein, zwei andere Autoren, den Felix Köln zum Beispiel. Dem habe ich verschiedene Fragen geschickt und ich denke, der wird das in Kürze dann auch beantworten. Wer schreibt den Artikel über das Asperger-Syndrom? Das macht unser Autor Ulrich Schaffenort. Möchtest du dich mal an den wenden? Hat ja Nick, der Name sagt mir gerade. Ulrichs. Ich würde ihm jemanden empfehlen, aber gerne mal. Auch das, also mit dem an ihn wenden. Schreib doch einfach an unsere AG-Zeitungsliste und dann wird er sich da sicher zu dir zu melden. Ich brauche mal einen Link dazu für die Adresse ins Pad. Ist schon voll im Pad. Anmerkungen oder Fragen zum Thema Kompass? Ah ja, was eins kurz noch, was wir im Blog machen werden, sind ja meist andere Sachen als im Heft. Da werden wir in Kürze, da haben wir gerade mit angefangen, mit einer Mail von Fulham, die habe ich eben reingesetzt, werden wir so ein bisschen Analyse machen von der Bundestagswahl. Was gab es für Dinge, die extern passiert sind? Was gab es für Dinge, die wir intern hätten besser machen können? Da wollen wir so eine kleine Interviewserie machen, dass wir das Thema ein bisschen aufbereiten. Die Links schickst du uns über die Mailingliste immer, ne? Wenn du da was machst. Ja, genau. Genau, dann kann man die nämlich auch schön über Social Media weiter verbreiten. Ja, prima. Noch Anmerkungen zum Thema Kompass? Cool, Zeile 209, Monitoring T-Termin Scouting. Aus dem letzten Protokoll hatte ich da nochmal übernommen, die Geschichte, die wir vorletztes und letztes Mal besprochen haben. Nochmal ein Nachtreffen zu machen, oder ja, doch ein Nachtreffen bezüglich Wahlkampf mit den ganzen Presseleuten aus den KVs, ähnlich wie wir da schon mal ein Treffen hatten in der Berti irgendwann im Juni oder Juli. Da hatte der Hularius angemerkt, dass es im November einen Workshop im Rhein-Erft-Kreis gibt, womit man das verbinden könnte. Und ich hatte jetzt gerade den Wirkungstreffer vorhin im Mumble erwischt und ja, wir könnten das tun. Dieser Workshop findet statt am 3.11. in, ja, Pulheim-Horrem, schlag mich tot, in einem Schulzentrum. Und wir könnten da als AGÖA einen Klassenraum haben, wo wir mit, sage ich mal, 30, 40 Leuten was machen könnten. Wäre halt jetzt die Frage in die Runde, ist das eine gute Idee, nochmal die ganzen KV-Leute zu sammeln und ja, so eine Art Nachbesprechung zu machen oder vielleicht auch, wie machen wir es in Zukunft besser, die Pressearbeit. Ja, ich finde das total super, wenn wir das an einem Tag dann auch machen und uns dann auch in echt treffen, weil ich denke, dass das hier ja in einer Mumble-Runde doch schwierig ist und in dem Rahmen doch sinnvoller wäre. Ich frage mich dann nur, warum wir dann an verschiedensten Orten unterschiedlichste Treffen beziehungsweise gleich mehrere haben. Es gibt ja auch ein Treffen in Dortmund im dortigen KV-Büro und habe das Datum jetzt gerade nicht im Kopf. Moment, ich gucke mal nach. Das ist der 12.10., aber das ist ein Treffen für die Direktkandidaten, was dann nochmal einen anderen Schwerpunkt hat und eine andere Ausrichtung. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, es ist, man kann nicht in einer Tour durchs Land reisen. Nee, das stimmt wohl. Ich glaube halt nur, dass wir da halt wirklich Zeit für brauchen. Das sind halt keine Sachen, die du mal eben in einer Stunde oder in zwei abgewatscht kriegst, sondern dafür sollten wir uns schon ein bisschen Zeit nehmen. Stimmt. Also hier soll es ja konkret um AGÖA gehen und da nochmal die ganzen KV-Presseleute zusammen zu trommeln und dann einfach vielleicht nochmal ein Brainstorming zu machen, was war gut, was war schlecht, was können wir besser machen. Das ist halt einfach nur ein Problem für die KVs, die definitiv sozusagen nur noch einen aktiven Piraten haben, der dann gleichzeitig Direktkandidat, Presse, Pirat, Büropirat und was noch alles ist, ne? Aber das sind zum Glück ja nicht alle, sondern leider, oder zum Glück nur wenige, die so schlecht oder dieses Problem haben. Ich wollte gerade sagen, du kennst unseren Kreis. Nee, so schlimm ist es noch gar nicht. Also die Veranstaltung da im Rhein-Erft-Kreis wird ja irgendwie, soll ja irgendwie so alles quasi vor allen Dingen eben die Frage sein, was machen, wie machen wir weiter? Wie wird es, also gar nicht unbedingt so sehr das Rückblicken, sondern wie gehen wir voran? Und ich glaube, auch da sollten wir dann in unserem Workshop quasi in die Richtung gehen. Also wie machen wir weiter und was können wir jetzt vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Kommunalwahl tun? Weil das wird ja dann erst richtig interessant mit der Pressearbeit. Inwiefern können wir als AGÖA da was tun und so? Finde ich richtig und wichtig. Die Frage ist, gerade wegen Reisen, zentral wären für manche immer eigentlich Dortmund. Wie sieht das aus damit? Das ist die Sache mit dem piratigen Mandat. Ich weiß nicht, davon hast du vielleicht schon mal gehört. Es ist einfach so, dass Bernd und Janis gesagt haben, wir wollen so eine Veranstaltung machen und die organisieren das. Und wo organisieren sie es? Natürlich bei sich zu Hause, ist doch klar. Es ist ja keine Sache, die jetzt irgendwie vom Landesverband irgendwie organisiert ist, sondern das ist ja aus deren Kreis einfach selber dann. Ja, ich würde nur sagen, ich kann, und tue ich auch nicht, ich fahre nicht irgendwo bis hinter Köln, um dann nochmal wieder dauernd unterwegs zu sein. Es ist genug zu tun hier. Ich möchte zu dem Treffen im Rhein-Erft-Kreis und generell dem Treffen mal kurz was sagen. Wenn wir ein Treffen im Rhein-Erft-Kreis machen für die Gruppe A, eins in Dortmund für die Gruppe B, ein Barcamp in Essen im Unperfekthaus für die Gruppe C, zwischendurch noch Marina in Kassel für die Gruppen D, E und G, Gruppe F ist dann beleidigt. Wenn wir wieder 17 Gruppen machen, die sich an 27 Stellen überlegen, was denn schief läuft, dann machen wir genauso weiter wie bisher. Und dann bleiben wir bei 2%, weil nix eine Struktur hat und jeder an jeder Ecke mit einem piratigen Mandat mal noch ein Barcamp abfeiert. Ich finde, das ist totaler Schwachsinn. Ja, aber genau deshalb wollten wir uns ja jetzt da ganz gerne an diesen Termin anschließen, wo schon sehr viele Piraten kommen werden. Ja, ich sehe das genauso. Also wir sollten schon schauen. Klar ist das für einige eine Fahrerei und es wird nicht jeder kommen können. Das ist einfach so. Das können wir nicht ausschließen. Aber ich fände es auch gut, wenn wir uns dort treffen, weil ich glaube, dass ein Großteil derjenigen, die im Wahlkampf jetzt auch aktiv waren, dorthin kommen werden und dass gerade dann halt eben neben den Slots in den Gesprächen zwischendurch eben die Schnittstellen auch laufen werden. Und wir müssen da eben hinkommen, dass die Kommunikation untereinander funktioniert. Und da sollten eben nicht 10.000 Treffen überall verstreut stattfinden. Ich fände es echt ganz gut, wenn wir da am 3.11. dann was Zentrales in Kerpen machen für NRW. Habt ihr die Liste gesehen vom Pad in Kerpen? Das Pad habe ich noch nicht gesehen, das wollte mir der Janis noch zuschicken. Ich habe das Pad gesehen. Das reicht für 3 Wochenenden, wenn man es ordentlich plant. Ja, ich werde mich auf jeden Fall vorher auch nochmal mit dem Janis zusammensetzen, auch noch wegen anderen Dingen zum Bereich Kommunikation. Muss man halt einfach mal schauen, dass es halt einfach nicht zu überladen ist und man halt eben auch noch Luft hat, wirklich über Dinge zu diskutieren und dass es nicht nur rein in Vorträgen endet. Der Bernd ist ja jetzt da, der könnte ja einfach mitreden. Ach ja, okay, ach da unten, ja, hallo. Worum das es geht? Um das Treffen am 3.11. in Kerpen. Ja. Was da jetzt alles so geplant ist, weil der Schreibreform sagte gerade, er hatte sich das Pad angeschaut, dass es inhaltlich doch recht viel wäre und ob es nicht eventuell sogar für ein Wochenende zu viel wäre. Ich kann das im Moment nicht beurteilen. Ja, Schreibreform hatte sich das Pad angeguckt zu einem Moment, wo das Ganze immer noch quasi Work in Progress ist oder war. Das heißt also, dass wir über dieses Pad halt erstmal alles in so einen Thementopf reinschmeißen und dann gucken, was davon überlebt und übrig bleibt. Ob es nachher tatsächlich zu viel ist, wird sich einfach rausstellen. Wir sehen das Risiko natürlich auch und versuchen solche Sachen natürlich auch unter Kontrolle zu halten. Ein klein wenig Vertrauen in unsere Arbeit, bitte. Superkonduktor, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, dass ich mit Wirkungstreffer vorhin zufällig AG Events Mumble gesprochen habe, dass also wir letztes Mal in der AGU beschlossen hatten, wir könnten uns da bei euch vielleicht einklinken, wir würden vielleicht einen Raum bekommen und uns da mit den Verantwortlichen in den Kreisen, was diese Arbeit angeht, auch nochmal irgendwie treffen. Lustig, weil gerade vor 20 Minuten habe ich zu Wirkungstreffer gesagt, eigentlich wäre das doch eine gute Gelegenheit, wenn die AGÖA dort mal quasi massiert auftauchen würde und an dem Projekt in irgendeiner Form mitmachen würde. Was sagst du jetzt? Super! Dann würde ich vielleicht für die AGÖA vorschlagen, dass wir ein Pad aufmachen, uns gemeinsam überlegen, was wir dann vielleicht mit den Leuten besprechen, wie viel Zeit wir dann insgesamt dafür brauchen und dann eben so schnell wie möglich auch die Leute in den Kreisen ansprechen und einladen. Wenn Pullheim, Horrem, Dings uns den Raum zur Verfügung stellt. Wir würden alles für euch tun. Wie schön. Übrigens, Andrea, noch herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Ja, danke. Mitleidsbekundung gerne auch unterdings. Zu welcher Wahl gerade? Was habe ich nicht? Ich bin Kreismutti. Ey, herzlichen Glückwunsch, yeah! Oh, Andrea, bezeichne dich irgendwie anders, aber Mutti kann ich nun nicht mehr hören. Das war von Kaimi und das ist jetzt so. Das ja, kann ich auch nicht ändern. Sami. Hau Kaimi aufs Maul. Ich sehe dich schon Wahlkampf in Oberkassel machen. Oh, ich muss jetzt mal fragen, also wie viele Treffen gibt es jetzt? Also am 3.11. in Kerpen, am 2.10. in Dortmund. 12.10. 12.10. ist aber ein Direktkandidatentreffen, das hat jetzt mit der AGÖ nur am Rande zu tun. Okay, also. Aber 3.11. war in Kerpen. Was war mit Horrem und Pullheim? Ist das das gleiche Treffen? Das gleiche. Das ist alles das gleiche. Okay, es findet also an drei Orten gleichzeitig statt. Die Halle steht in der Mitte. Das ist für Vakuum vielleicht das gleiche. Nein, es findet am 3.11.1 in Kerpen-Horrem statt, wo wir uns unterschiedlich. Nein, sorry, Leute, wartet bitte die Wiki-Seite in die Einladung ab. Im besten Fall kommt die heute, im schlimmsten Fall morgen. Da steht der Ort drauf, das ist Kerpen-Sinnendorf, was aber verkehrstechnisch keinen großen Unterschied macht. Das ist genauso einfach zu erreichen. Aber auf der Wiki-Seite werden nachher sämtliche Details stehen, die ihr wissen müsst. Bitte noch 2 Minuten Geduld. Ich wollte haben nur wir, den, kriegen wir dann den Link? Den Ort genau haben. Yes. Ich krieg den sofort. Und der Punkt war, ich würde da, bevor man das festmacht, habe ich eben auch gesagt, vorher noch mal gerne mit dem Holger drüber reden. Ich habe das so verstanden, dass er da den Hut auf hatte. Du willst mit mir reden? Aber immer. Nee, eigentlich nicht. Es war nur irgendwie so einer der Ideenhaber sozusagen. Er sollte sich eigentlich mit euch in Verbindung setzen, das hat er nicht getan, jetzt ist er raus. So. Natürlich hat er das nicht getan, ist so logisch. Bernd, danke. Frage an Bernd und den Wirkungstreffer. Ist das die wunderschöne Halle, wo wir dieses ganz tolle Treffen hatten mit den Referaten zu den einzelnen Themen? Leider nicht, die haben wir nicht gekriegt für den Termin. Wir haben aber weder Kosten gescheut und schon gar keine Mühen. Das ist eine noch wunderschönere Halle. Sammy, du wirst begeistert sein, glaub's mir. Wenn ich anschließend mit dem Vater vom Wirkungstreffer ein Uso trinken kann. Ich bin schon total aufgeregt. Ich möchte diesen Wiki-Link. Ja! Ja, wir gehen jetzt sofort wieder runter und machen. Was danke euch, Wiki-Link? Das ist echt super. Klasse. Holger, kannst du gleich mal kurz runterkommen? Das versüßt mir die ganze Fahrt nach Hinterköln. Ey, danke schön. Tschüss, bis später. Ciao. Auch eine Anmerkung, ich finde es sehr gut, dass vorher die Themen im Pad gesammelt werden, also man praktisch vorher schon weiß, was diskutiert wird. Bei bestimmten Themen kann es sinnvoll sein, als Methode zur Erarbeitung von Ergebnissen sich etwas anderes als eine Rednerliste auszudenken und vorher schon zu wissen, was man da nimmt. Also zum Beispiel Sachen, wo Themen oder Ideen gesammelt werden oder wo auch Punkte gesammelt werden, kann es sein, dass man es mit bestimmten Moderationsmethoden natürlich schneller hinbekommt. Ich weiß, bei manchen Treffen beim TDPA oder sowas wurde sowas schon gemacht. Ich will es einfach nur nochmal anregen. Ja, danke. Gut. Kommen die gleich, du kriegst einen Pad-Link und arbeitest mit, Creon. Kurz eine Frage. Kommen die gleich nochmal hoch und sagen dann nochmal was zu? Ich springe hier gleich im Neuneck. Wir haben 4 Wochen vor diesem Termin und die haben nichts stehen. Die haben gesagt, sie machen das jetzt gerade fertig und in wenigen Minuten geben sie uns den Link. Ja, ich glaube, die Zeit sollte man jetzt auch gerade mal geben. Björn, nur zu deiner Info, was die beiden anpacken, steht dann hinterher auch zeitig genug. Mhm, genau. Dann gucke ich jetzt auf die Themenliste und dann gucke ich gleich mal, was dabei rauskommt. Mach das. Neugier, dein Name ist Björn. Nee, ich habe von diesem komplett sinnlosen Rumgewusel die Nase voll. Tun wir aber eigentlich gerade gar nicht. Und deswegen, wenn es zu dem Thema nichts mehr gibt, würde ich gerne zur Zeile 225 Orga-Team Terminscrolling. Da ist im Pad nur das Übliche verlinkt. Gibt es dazu Anmerkungen? Cool, keine. Außer mir scheint da keiner zu schreiben. Was ist mit dieser Niemals-Vergessen-Tour von dem Jürgen Hansen? Gibt es da nicht einen Termin irgendwann? Käme dann vielleicht unter Termine, so ab Zahler 240. Ah, sorry. Soll ich unter Termine, Zeile 240 dann auch den eintragen, von dem ich eben gesprochen habe? Ja. Das wird hier veranstaltet vom Linken Forum in Paderborn. Das ist parteiübergreifend. Und geht um genau unser Thema Netzpolitik. Ja, mach das doch gleich, wenn es dran ist, bitte. Nicht immer so durcheinander. Ja, lieber Harald. Gehört das aber nicht mit zum Team Monitor? Also das Termincontrolling, das sieht mir eher danach aus, das wären das Presseartikel, die gesammelt werden, Pressespiegel. Ja, das ist auch eigentlich ein bisschen zum Monitoring und Terminscouting oben in Zeile 209. Ja, oder unten genau. Ab Zeile 240, wenn es schon einen Termin gibt, dann da bitte eintragen. Tu ich. Ja. Eigentlich ist das ein reines Orga-Team. Termincontrolling ist da ja so in der Form im Moment nicht notwendig. Das haben wir ja weiter unten in den Terminen stehen. Sag mal kurz guten Abend. Abgeschnitten und oben unter Monitoring gepostet. Die Britta, hallo. Oh, hi, Britta. Ich würde dann gerne weitermachen. Zeile 230, Bericht von der Marina Kassel. Da steht schon was drin. Wer mag dazu was sagen? Also ich kann gerne anfangen. Ich würde auch vorschlagen, ich arbeite im Moment an einem Gesamtbericht zu Marina Kassel, aber ich würde gerne heute Abend in der Sitzung nur die Sachen ansprechen, die uns direkt betreffen oder Bezug zur Presseöffentlichkeitsarbeit haben. Ich habe euch da einmal den Link zum Pressekonzept von Incredible reingepostet. Der hat ja auch schon diverse Ausschreibungen rausgeschickt, direkt gestern war es. Da könnt ihr ja vielleicht gerade mal eben reingucken, dann können wir uns das gerade mal eben zusammen anschauen. Dort seht ihr eben, wenn ihr euch die Gesamtübersicht dort einmal anschaut, also dieses Organigramm, was er da reingepackt hat, dass er das zukünftig auch in unterschiedliche Abteilungen unterteilen möchte. Ganz oben steht einmal die Content Strategy, die eben auf Grundlagen des Programms Hauptargumentationslinien für die Presseteams erstellt. Also was ist da unsere Position zu? Was kann eventuell auch an Gegenargumenten kommen? Worauf müssen wir vorbereitet sein, auch wenn Presseanfragen kommen? Also dass man da einfach so ja die Do's und Don'ts für die unterschiedlichen Themenbereiche hat. Dann gibt's das ist so quasi übergeordnet. Dann gibt's noch die drei Unterabteilungen. Einmal das Team Werbung, was für Kampagnen da ist, also Kampagnen erstellen wird. Wobei dazu hat sich auch auf der Marina Kassel eine Gruppe gefunden zum Kampagnenmanagement. Die wahrscheinlich halt eben diesen Bereich übernehmen werden. Ich finde Werbung da eigentlich noch ein bisschen, ja, den Begriff ein bisschen unpassend, aber gut, hat er so halt eben benannt. Da wird es eben ein Team geben, die haben sich gerade erst per Mails eben auch vernetzt. Die werden sich auch am 8.9.12. in Dresden treffen. Da werde ich aber gleich noch was zu sagen. Dann gibt's einmal den Bereich politische Bildung, erklärt halt eben Sachverhalte in leichter verständlicher Sprache, beziehungsweise kümmert sich dann eben auch um Video- und Audioaufnahmen. Und dann wird es einmal das Team Public Relations geben, informiert und baut Beziehungen zu Informationsanbietern aus, Medienlandschaft, NGOs und so weiter, also wo es dann wirklich halt eben an die proaktive Arbeit geht. Darunter seht ihr jetzt halt eben noch unterschiedliche Teams, die da im Prinzip mit involviert sind, die zu den einzelnen Bereichen hinzugehören. Ich bin gespannt, was das wird. Ich war sonst, also jetzt zu meiner persönlichen Ansicht, zu diesem ganzen Slot Presseöffentlichkeitsarbeit, ich fand es nur in Teilen gut, weil es wirklich dann einfach die Vorstellung von dem Konzept war, was er gerne auf Bundesebene hätte. aber wenig Reflexion dabei war. Also ich hatte zwischendurch versucht, so die eigentlichen Knackpunkte gerade eben in der Kommunikation zur Bundespresse anzusprechen. Bin da relativ schnell abgewatscht worden. Auch in einem Zweiergespräch hinterher kam ich da leider nicht wirklich weiter. Ich hoffe, dass sich das zukünftig da noch ein bisschen ändern wird, dass man da noch über einige Sachen sprechen kann, insbesondere halt dann eben auch auf dem Pressetreffen, Strategietreffen ist es nicht. Also an dem 8.9.12. Wird sich die SG-Website, die Kampagnengruppe, die das Bundespressetreffen und die SG-Gestaltung treffen, sodass man halt so diesen ganzen Bereich Öffentlichkeitsarbeit einmal gebündelt hat. Ja, ich hoffe, dass es da halt nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. War für mich sonst relativ unbefriedigend, dieser Slot. Ich weiß nicht, wie es Harald sieht, der kann ja vielleicht noch gerne ergänzen. Sehe ich genauso. Es war von ihm auch so vorgetragen, als wenn das jetzt nicht eine Diskussionsbasis ist, sondern sozusagen einfach das, was er jetzt machen will. Und auch von der Art seines Vortrags war es halt sein Blogbeitrag, den er dann auf die entsprechenden Beamer und eben Overhead-Geschichten gemacht hat. Und das war alles nicht lesbar, sodass das also für die Beteiligten eigentlich eher zu Unmut geführt hat, als dass er damit wirklich punkten konnte im Sinne seiner Kompetenz und der Art, wie er das auch einbringt jetzt hier in die Piratenpartei. Und insgesamt ist es eben schon recht ärgerlich, dass eben die Marina Kassel als Barcamp geplant gewesen ist und auch ganz bewusst in der Einladung und auch auf der Internetseite, die ich auch da verlinkt habe, stand, dass eben Programm nicht vorher festgelegt wird, da Barcamp, also vor Ort, wie immer. Und wir kamen dahin am Abend des Freitag und da hatten dann der gute Seekor und einige andere das Ganze für sich sozusagen schon gekapert. Hat ein komplettes Programm aufgestellt, in erster Linie mit Vorträgen. Das haben wir ihnen dann am nächsten Morgen erstmal wieder auseinandergenommen, weil wir gesagt haben, das sehen wir gar nicht ein, hier uns irgendwelche Frontalveranstaltungen bieten zu lassen, sondern wir sind hier für ein Barcamp und haben dann Barcamp-Slots gemacht. Aber man sieht bis heute, dass die Einzigen, die sich darum gekümmert haben, ein bisschen Dokumentation zu schaffen und auch diese Follow-up-Geschichten transparent zu machen, sind der Clay und ich bisher. Und also auf der Wiki-Seite ist jetzt einiges eingetragen worden und die gesamte Orga inklusive Hendrik und Co. Haben halt eben weder an dem Wochenende das für nötig erachtet, noch bisher. Ich habe ihnen auch gestern Nacht noch extra eine Mail geschickt, dass ich das für dringend notwendig halte, auch gerade nach der Kritik, die ja zu Recht über Twitter gekommen ist. Aber das scheint im Moment schwierig zu sein. Ja, leider. Und ich werde jetzt halt, wie gesagt, aber dafür brauche ich einfach noch ein paar Tage Zeit. Ich hab's jetzt in der Kürze nicht geschafft. Auf Grundlage der Dinge, die ihm Clay gesammelt hat und die wir halt auch noch in einem Mindmap gesammelt haben. Und was der Harald da auch noch reingepackt hat. Und die Ines, was die noch an Input hat. Alles zusammentragen und mich an einen kompletten Bericht setzen. Und insbesondere jetzt heute sieht man oben bei Marina Mumble sind 44 Leute. Das ist schon ein Follow-up-Treffen der Marina Kassel und morgen wird ein zweites stattfinden, auch in der Marina Mumble ab 20 Uhr. Und am 17.10. wird eins stattfinden. Das ist dann das Folgetreffen der SG-Kampagne. Aber das sind einfach Dinge, die müssen auch auf der Marina-Seite sichtbar sein und entsprechend mit der Möglichkeit, dass eben die ihn interessiert, in der Partei das verfolgen können oder sich beteiligen können. Das halte ich für absolut notwendig und ein Mindestmaß unserer Transparenzforderung. Ja, wobei ich auch noch eins dazu sagen möchte, da hat der Bernd, der auch am Wochenende da war, hat gerade hier in den Chat noch was gepostet, ob die Kritik über Twitter immer so zurecht war, wage ich auch zu bezweifeln, weil ich glaube, dass die Erwartungshaltung an die Marina Kassel sehr, sehr unterschiedlich war. Das hat man auch bei den Teilnehmern gemerkt. Einige wollten dann wirklich konkrete Lösungen und Ergebnisse haben. Das war in Teilen einfach nicht möglich und letztlich ist die Marina Kassel ja auch ursprünglich eigentlich auch dafür da, sich zu vernetzen, Informationen auszutauschen, solche Dinge halt eben. Also wir haben in Teilen konkrete Ergebnisse bzw. Arbeitsaufträge mitgenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir natürlich nicht das Allheilmittel da jetzt gefunden haben, dass wir auch gar nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte gewesen, Aber es gibt eben schon konkrete Arbeitsaufträge beziehungsweise konkrete Termine, die eben stehen. Das muss jetzt halt eben nur noch kommuniziert werden. Und wenn es halt eben der Bufo nicht macht oder irgendwer anderes, dann machen wir es halt eben selber. So viel erstmal, würde ich sagen, zur Marina Kassel. Habt ihr da denn sonst noch Fragen erstmal? Ich weiß jetzt nicht, wie das die anderen sehen, aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir auch diskutieren wollen. Und ich würde jetzt ganz gerne, um den Normalfuhl abzuschließen, vielleicht das mal so stehen und sacken lassen, was ihr gesagt habt, und dann hinterher unter Sonstiges da weiter drüber diskutieren und gerade nochmal eben so das Pad abarbeiten. Ist das okay für euch? Ja, finde ich gut. Ja, gerne. Okay, dann ich höre irgendjemanden, hat jemand einen Einwand? Nö, nicht. Termine 242, ja, da steht nicht viel. Haben wir noch Termine? Gibt es noch etwas? Ich guck mal gerade, ob ich noch was finde, Moment. Also für die Termine PM, die ich da morgen anfange, werde ich, da gibt's ein paar Pico-Veranstaltungen in NRW, die werde ich posten. Sonst weiß ich jetzt gerade auch nichts, außer man könnte den 3.11. schon mal reinschreiben. Bei Pico habe ich eine... Ja? Ach du mal, Paki. Am 12. Oktober ist March Against Monsanto in Düsseldorf, aber auch weltweit. Kannst du es reinschreiben? Also ich glaube, da sollten wir uns jetzt, weil das hatten wir ja vor allem für die Wahlkampfphase eben gesehen, dass wir das jede Woche machen. Ich glaube, das wird jetzt, glaube ich, zukünftig einfach ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch Sinn macht, diese Termine PM wirklich jede Woche rauszuhauen. Nee, haben wir schon oben gesagt, da warst du noch nicht da. Wir machen das 14-tägig. Trotzdem alle Termine reinposten, die es gibt, wo wer kennt. Ja, jetzt ist die Frage, was ist mit dem Team für die AGÖA beim LPT? Ja, da kommen wir doch jetzt zu, oder? Denke ich. Das ist der 5. Punkt unter Termin. Da würde ich vielleicht gerade gerne was zu sagen. Also Pressemappen-Link findet ihr einmal, schaut mal bitte rein. Es ist grandios. Es ist so geil, der Schreibi hat einfach mal, der hat mal so geile Texte rausgehauen gestern. Ich musste so lachen. Ihr habt mir absolut den Tag versüßt heute. Ich habe es heute Mittag gesehen. Es ist so genial, wirklich. Ja, es ist einfach nur super. Es ist einfach nur echt Bombe. Wie gesagt, schaut einfach mal rein. Dann habe ich mir heute auch mal so, weil ich auch selber noch kein LPT pressemäßig betreut habe, war zwar beim WPT mal mit in der Betreuung, aber das war's dann auch schon. Habe heute da mit unserem Fraktionspressesprecher, mit dem Ingo gesprochen. Wir bräuchten jetzt nun, oder ich bräuchte, wie auch immer, 4 Leute, die sich als Team finden für den LPT. 2, die sich um Presseakkreditierung, Orga, Orientierung der Presseleute und sowas kümmern. Und 2 Leute, die sich um inhaltliche Vorbereitung kümmern. Also wenn halt die Journalisten halt wirklich fragen, okay, was wird jetzt gerade besprochen, welche Anträge werden besprochen, dass eventuell für irgendwelche Eventualitäten, die auf dem LPT passieren, Pressemitteilungen bzw. Statements vorbereitet werden. Er sagte, 4 Leute sollte auf jeden Fall ausreichen. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht den Mega-Presseschwung dort kriegen. Die bräuchte ich, und mit denen würde ich mich auch gerne außerhalb der AGÖA-Sitzung dann nochmal zusammensetzen, um das vorzubereiten. Also ich würde den Part Orga wieder übernehmen mit dem dortigen Team in Bottrop. Das habe ich beim letzten LPT auch gemacht. Von daher kenne ich die Situation halt sehr genau und kann daher vieles eben sozusagen aus der Erinnerung des letzten LPT mit denen auch abstimmen. Ich glaube, trag dich ein. Ich glaube, der Volker macht auch immer gerne Akkreditierung, richtig? Ja, in der Regel mache ich die. Okay, setzt mich ein, wo ihr mich braucht. Dann brauchen wir dich auf jeden Fall für die Inhalte, und dann bräuchte ich im Idealfall noch jemanden, weil ich werde, glaube ich, an diesem LPT kaum Zeit haben. Ich helfe gerne mit, wenn ich irgendwo helfen kann. Das heißt, wenn ich irgendwas im Wiki zu tun hätte, dann wäret ihr besser mit jemand anderem beraten. Nee, da geht es wirklich konkret dann jetzt auch um inhaltliche Vorbereitung. Es wäre super, wenn ihr euch eintragt mit eurer E-Mail-Adresse, dass ich euch dann nochmal separat anschreibe und dann in Zusammenarbeit mit der LPT-Orga vor Ort, mit den Bottropern, wir uns da besprechen. Also wenn ich da bin, bin ich nur Samstag da, dann würde ich da auch gerne helfen bei. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich da sein kann. Okay, wenn du magst, trag dich auch ruhig ein, dann sehen wir es ja einfach. Kann ich jetzt was zu Pico sagen oder ist das jetzt im Moment völlig unpassend? Völlig unpassend. Wir sind gerade noch beim LPT. Lass uns das erstmal abschließen und dann können wir unter Sonstiges sowas machen. Okay. Also ich glaube, das können wir dann jetzt auch fast abschließen. Ich würde euch dann anschreiben, dass wir uns da halt nochmal treffen. Würde mich da auch mit der LPT-Orga dann nochmal in Verbindung setzen. Pressemappe läuft soweit. Oder brauchen wir da noch irgendwas? Da frage ich lieber gerade nochmal. Fehlt da noch was an Inhalten? Die Pressemappe in der Dropbox ist doch jetzt die alte, die ich eben gesehen habe. Unten findet ihr den anderen Link. Sorry, ich muss das gerade mal eben hochschieben. Einen Moment. Wir haben da dieses Pad. Ja, klar. Ja, und dann sollte vielleicht noch ein zweiter für die Akkreditierung dazukommen. Ja, da haben wir ja dann. Es wären ja dann auf jeden Fall zwei, die in Akkreditierung wären. Der Harald und du. Also Samstag ist ja die große Zeit der Akkreditierung. Da kann ich auch gerne mithelfen. Ich denke, das trifft auch viele zu. Schmeiß das mit an die AG Technik. Die Jungs machen das doch quasi fast im Alleine. Ja, wie gesagt, ich setze mich dann auch noch mit den Leutchen dann zusammen und dann gucken wir, wie wir es am besten gewuppt kriegen. Weil ich möchte halt das ein bisschen aus der AGOA-Sitzung rausnehmen, weil es da halt einfach ein paar Sachen zu besprechen gibt und das muss dann einfach nur gemacht werden und dann ist gut und das sollten wir dann in der kleinen Runde, die sich da um die Pressebetreuung kümmern, dann tun. Also Harald hatte sich noch für die Akkreditierung gemeldet, hatte ich das richtig verstanden? Ne, ich habe gesagt Orga und wird aber sozusagen als Springer dann auch Akkreditierung mitmachen. Ja, schreib es einfach noch rein mit ins Pad. Sammy, dann deine E-Mail-Adresse noch. Wird denn Britta gar nicht da sein? Denn der hatte ich eigentlich angeboten, dass ich mich da auch mit einbringe. Wenn da also Not am Mann ist, bin ich da auch gerne dann dabei. Ja, frag dich bitte an. Steht schon. Allgemein, Sasa, Paki, Uwe, tragen wir die Britta noch mit ein. Ich denke mal, fast ist es selbstverständlich. Vaku, trägst du mich da ein? Ich bin gerade in einem anderen Bett. Ich habe gerade deine E-Mail-Adresse nicht. Ist das Sammy at? Sabine@martini.org. Das ist ja echt großartig. Super. Ich werde mich dann zeitnah bei euch melden. Gut. Haben wir denn das Thema Termine soweit erstmal abgeschlossen? Gibt es noch irgendwelche weiteren Termine, die wir eintragen könnten, wo wir gucken müssten? Wir können den 3.11. vielleicht noch eintragen, aber der hat ja auch noch Zeit. Ansonsten würde ich dann weitermachen im Pad. Zwar Zeile 259, Weiterbildung, da habe ich nur noch mal Doodle verlinkt. Da geht es um Presseschulung, Piratenkleider und WordPress. Da sind Termine vorgeschlagen vom 7. bis zum 26.10. Ich denke, dass es da eine kurze Verlautbarung gibt, welche Termine zustande kommen. Aber bitte nochmal alle gucken, die sich dafür interessieren und eintragen. Dann würde ich sagen, gehen wir ganz schnell zu sonstigen Themen. Das ist Zeile 263. Da hat jemand was eingetragen. Wer war das und warum? Was steht da? Das ist von Sami, die Kulturwerkstatt in Paderborn und eben Veranstalter Linkes Forum mit Einladung Piratenpartei. Darf ich das einfach mal unter Termine eintragen? Gerne. Okay. Ihr wolltet mich eigentlich nach der LPT-Geschichte was zu Pico sagen lassen. Ne, unter Sonstiges, das kommt am Ende. Unter Weiterbildung, wir hatten ja gerade Weiterbildung, dann macht das jetzt Sinn. Okay, also ich zitiere ganz kurz, wir finanzieren uns zu großen Teilen aus Fördermitteln des Landes NRW. Im Haushalt werden per Gesetz Mittel bereitgestellt, die Vereine zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen beantragen können. Ich habe jetzt mehrmals Einladungen von der Pico gekriegt, bei uns irgendwelche Veranstaltungen zu machen. Kosten 200 Euro. Ich habe mich auf den Arsch gesetzt und sehe dann davon ab. Das ist ein Problem. Ja, sehe ich genauso. Ich möchte auch gerne Pico-Veranstaltungen in Düsseldorf haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt ein Kreisverband oder virtueller Kreisverband das. Es gibt drei. Oder man kriegt sich Spenden rein. Oder drittens, man nimmt Eintritt. Ja, ich finde nur einfach die Kosten, die dann auf den virtuellen Kreisverband oder wenn man Glück hat, auf Spender oder sonst irgendwas zukommen, ziemlich happig. Ja, ich glaube nur, dass es eine Sache ist, die wir jetzt hier im Rahmen der AGOA auch nicht lösen können, sondern das ist Sache wirklich der Pico. Das ist auch nicht die Sache der Pico, sondern das ist einfach ganz schlicht die Sache des Gesetzes. Das Gesetz sagt, dass ein Eigenanteil gebracht werden muss. Deswegen ist das so und es ist auch so, dass die Referenten mit ihrer Arbeit Geld verdienen wollen. Es tut mir auch leid, aber das ist so und deswegen fallen da Kosten an Und weil da Kosten anfallen, müssen die auch zu einem Teil, wie gesagt, zu einem Teil weitergegeben werden. Den größten Teil bezahlt ja das Land. Ist mir klar, Holger. Ja. Okay, dann danke für die Info. Gut, Zeile 271, Ausschreibung auf Bundesebene, steht hier unter Sonstiges. Wer hat das eingetragen? Das hatten wir eben schon. Das sind die Dinge, die bei der Marina Kassel gelaufen sind. Und die können wir da als Info einfach nochmal stehen lassen, damit man die Links hat. Und ist aber eben schon angesprochen worden. Das war das, was Incredible dort vorgetragen hat. Genau, ich hatte es tatsächlich eingetragen. Denn da wird halt unter anderem ein Presseteam gesucht. Oder beziehungsweise ein jemand, der die Presse macht und gegebenenfalls ein Team. Ich hatte so halb scherzhaft in einem der letzten Mumble-Abende gesagt, ja, da können wir uns ja als AGÖA drauf bewerben. Das hat aber auch mit einem ernsthaften Hintergrund, denn seit ich das erste Mal auf einem dieser Bundespressetreffen war, das war voriges Jahr im April, glaube ich, in Ilmenau und danach ja auch noch auf welchen, hatte ich immer die Leute auch eingeladen, doch einfach mal hier dienstagsabends bei uns reinzukommen. Weil ja damals auch schon klar war, dass hier immer einiges passiert und jetzt mit der Zeit hat sich natürlich da auch noch mehr zugesellt. Also damals war es so, dass wir zum Großteil wirklich über Presse gesprochen haben. Mittlerweile sind es ja alle Bereiche eigentlich der Öffentlichkeitsarbeit, die wir hier irgendwie durchsprechen. Und wenn ich jetzt sehe, dass da auf der Bundesebene so viele Ausschreibungen gemacht werden, fehlt mir da eigentlich typischerweise eins, und zwar ist das das Management drumherum. Also da werden 20 Sachen oder jetzt 5 ausgeschrieben, auf der Grafik sind 20 verschiedene Sachen drauf. Aber woran es dann bis jetzt zumindest hakt, ist dann halt wirklich, dass da Leute regelmäßig Termine machen, auch drüber sprechen und so weiter. Ich weiß, es gibt freitags, glaube ich, einen Pressetermin immer. Da habe ich mal den Bernd drin gesehen, alleine oder zu zweit oder sowas. Der ist ja heute auch zu Besuch hier aus Thüringen. Sollen wir vielleicht wirklich da nochmal die Bundesebene anschreiben oder gehen? Also ich persönlich vielleicht eher nicht, weil ich neulich einen ziemlich bösen Brief an den Vorstand geschrieben habe, aber vielleicht jemand anders hier aus dem NRW-Team, dass wir die mal einladen und dass die sich mal anschauen, wie wir hier so durch die Sachen gehen. Oder haltet ihr das für falsch oder fehl am Platze? Nee, das finde ich sogar ganz gut, weil das ist nämlich genau der Knackpunkt. Das ist ja schön, dass da jetzt Strukturen aufgebaut werden. Wenn aber letztlich die Kommunikation nicht funktioniert, dann kann man sich die Strukturen auch mal in die Haare schmieren. Das ist einfach da mal über wie eine Karre Mist. Das sind leider die Punkte, genau die Knackpunkte, wie ich gerade schon sagte, an die wir eben nicht rangekommen sind. Ich bin gespannt. Ich glaube einfach, dass sich gerade im Zuge der Bufo-Neuwahlen dort einiges ergeben wird und wir sollten da möglichst stark vertreten aus NRW an dem 8.9. in Dresden sein und da wirklich dann mitarbeiten und da wird es dann ja eventuell auch schon, da schon die Veränderung, da haben wir den neuen Bufo, da wird es einiges an Änderungen geben und da dann diese Sachen eben ansprechen. Ich glaube, im Vorfeld macht das im Moment relativ wenig Sinn. Stopp, 8.9. kann ich sein? 8.9.12. Also das Wochenende oder 7.8. das Wochenende da auf jeden Fall. 8. Dezember ist, glaube ich. Also jedenfalls. Also nach dem Bundesparteitag. Genau, das Wochenende nach dem Bundesparteitag. Da also ist was? 7.8. für ihn. Das ist das Bundespressetreffen, Vernetzung, Bund-Länder. Und da werden alle anderen Dinge, die mit Öffentlichkeitsarbeit und dem Geschäftsbereich von Incredible, so er dann noch Vorstand ist, beziehungsweise auch in der Aufarbeitung seines Vorstandsamtes gemeinsam sich treffen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es ist. Wo ist es? Genau, wo ist es? In Dresden. Okay. Ja, das sind Dinge, die ich auch nicht verstanden habe, Bernd, warum man den zweiten Schritt vom ersten macht. Aber gut, das ist Bundsache und ich bin sehr auf das Treffen gespannt. Zwischenfrage zum Verständnis. Ihr wollt jetzt niemanden vom BBT einladen, ja? Würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen, weil ich einfach glaube, dass sich im Bufo einige Änderungen ergeben werden und dass sich da auch in der Richtung dann noch was tun wird und vieles einfach dann wirklich an diesem Wochenende besprochen wird. Wir sollten halt eben stark vertreten aus NRW, aus der AGUA und auch aus den Kreativen und die sich halt eben auch mit diesen ganzen Themen beschäftigen, sei es jetzt Website, Gestaltung, Kampagnenplanung, Öffentliche und Pressearbeit, dort eben an diesem Wochenende teilnehmen. Schön, das freut. Man kann natürlich sehr viel vorbereiten und dann sofort nach der Bundestagswahl, sag ich schon, nach der Bufo-Wahl dann mit der Einladung und allem möglichen aufzuwarten, so dass man sehr früh sozusagen, ich sag's mal einfach so, den Bufo positiv beeinflussen kann. ja, ich kopiere jetzt das einfach mal aus der aktuellen Politik, wo ich weiß, dass sich die Minister aus den einzelnen Bundesländern schon rechtzeitig getroffen haben und treffen, um die Textbausteine für den Koalitionsvertrag den Leuten, die es dann machen müssen, einfach in die Hand zu drücken, so dass sie gar nichts mehr anderes können. Also in Teilen gebe ich dir auf jeden Fall recht, da wird es ja auch, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, können wir da jetzt gerade vielleicht dann gleich mit rüberschwenken, weil dann kann ich nämlich dazu dann auch was sagen. Okay, also ich habe hier die Versammlungsleitung und ich eröffne diesen Teil Sonstiges und schlagt euch jetzt, bis ich sage, es Schluss. Okay. Namen, Foti. Ich habe mit Britta gesprochen, wie ihr in dem Pad halt eben auch schon sehen könnt. Wir wollen haben beide uns dazu entschlossen, weil es ja auch nur eine Zwischenlösung war vom Wahlkampf, haben wir eben gesagt, als der Uwe dann sagte, okay, er kann den Pressesprecher in der Form einfach nicht zeitmäßig nicht mehr leisten, weil er mit Arbeit halt eben zu tun hat und so weiter. Dass das jetzt erstmal nur eine Übergangslösung war, dass ich mich halt eben um die Pro-Abarbeitung, um die Kandidatenbetreuung gekümmert habe und Britta um Pressemitteilungen, Koordination der AG Öffentlichkeitsarbeit, wollen wir jetzt dann möglichst zeitnah, ich habe mich heute ja wie gesagt mit dem Ingo getroffen auch, der mir noch einige Tipps gegeben hat, den Pressesprecher wieder ausschreiben und auch den stellvertretenden Pressesprecher wieder ausschreiben. Das soll bis Ende der Woche erfolgen, so dass ich eben diesen Part auch abgebe. Natürlich immer noch mit Paggy zusammen Kommunikationsschnittstelle sein werde. Ich werde meinen Schwerpunkt jetzt, weil ich das eben an den Wochenenden auch wieder gemerkt habe und auch schon in den vergangenen Wochen, dass es häufig einfach an der Vernetzung, an der Kommunikation hapert, meinen Schwerpunkt darauf liegen, eben mich genau um das zu kümmern, die Vernetzung zum Bund, zu den unterschiedlichen Ländern, da eben auch genau diese Dinge, wie gerade gesagt wurde, wenn in der AGÖA da schon Konzepte erarbeitet werden, auch vorbereitet wird für das Bundespressetreffen, da eben dann in Kontakt mit eventuellen BUFO-Kandidaten oder dann auch gewählten Leuten oder Leute, die sich einfach damit beschäftigen, ganz unabhängig vom Amt, dass da im Vorfeld halt eben einige schon an Arbeit läuft, dass da vernünftige Strukturen und auch Kommunikationsstrukturen aufgebaut werden. Also werde da mein Arbeitsschwerpunkt einfach ein Stück weit verlegen. Vielleicht mag dann jetzt auch die Britta dann noch einige persönliche Worte dazu sagen. Entschuldigung, Britta, ich will nicht ins Wort fallen, aber Sasa, du machst das dann in deiner Funktion als Mitglied des Vorstands, richtig? Richtig, genau. Genau. Also ich werde da eben für unterschiedliche Themenbereiche, also auch was zum Beispiel das PolGF-Team jetzt erarbeitet, da stehen einige Dinge an, oder auch was andere Bereiche betrifft, werde ich Schnittstelle zum Bund und zu den unterschiedlichen Landesverbänden dann sein, um da die Kommunikation eben dauerhaft dann auch zu verbessern. Darf ich? Sind wir noch bei Sonstigem? Ja. Ich hätte da noch was. Jetzt ist die Britta dran. Oh, entschuldige, ich habe sie gar nicht gehört. Hört man mich denn jetzt? Total. Ja. Super. Also eigentlich habe ich alles, was mir auf dem Herzen liegt, gerade schon in den Chat rein gepostet und da auch eigentlich kurz erklärt, was mich so bewegt hat die letzten Tage und Wochen. Also Sasa hat ja im Prinzip schon gesagt, wir haben das ja im Sommer relativ kurzfristig und auch provisorisch übernommen, dass das keine Optimallösung war. Das war uns von vornherein klar, weil bei mir war es rein zeitlich natürlich einfach extrem knapp. Wir haben versucht, das so gut wie es geht zu lösen und dass da nicht alles optimal gelaufen ist, das ist uns durchaus bewusst. Und dass es da sicherlich viel Verbesserungspotenzial gibt, ist uns auch total bewusst. Und das, was jetzt aber an Veränderungen und allem gewünscht wird und auch zu Recht gefordert wird, weiß ich aber, kann ich nicht leisten. Und deswegen werde ich meinen Aufgabenbereich da auch abgeben, um da Platz für jemanden zu machen, der sich da in der Lage sieht und Lust dazu hat, das zu übernehmen und dann hoffentlich besser zu machen, als ich das konnte. Ja, und ich möchte an dieser Stelle mich nochmal ganz, ganz, ganz, ganz doll bei dir bedanken. Du hast echt in den letzten Wochen einen großartigen Job gemacht. Es war super, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich schicke dir 1000 Knutscher darüber. Dankeschön, lieb von dir. Unterschreibe ich. Jo, ich auch. Nicht die Knutscher, aber den Riesendank. Na, jetzt macht mich nicht verlegen. Doch, wollen wir. Ja, hier, freie Diskussion, Leute, haut rein. Ja. Ich brauche nur eine Minute, auch wenn es themenabweichend ist. Okay, keine Gegenrede, super. Sammy, du hast den Zugang zur Presse-Queue, allerdings über deine Piratenpartei-NRW-Adresse. Vaku, bitte zeitnah an Vorstand oder Verwaltung das Protokoll der Wahl schicken. Ist jemand aus Duisburg da, dann sollte dasselbe für diese Person gelten. Und Wutze, dich brauche ich gerade mal in einem privaten Raum. Danke. Daniel, was soll ich machen? Habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Das Protokoll der Versammlung bitte an Vorstand oder Verwaltung schicken, damit wir die Zugänge entsprechend auf die neuen Vorstände aktualisieren können. Du meinst jetzt, was Düsseldorf? Genau, Entschuldigung, was Düsseldorf angeht. Genau. Okay, danke. Entschuldigung, ja, ich bin gerade irgendwie zu viel Kaffee und hübelig. Gleich für Duisburg, wenn jemand da sein sollte. Und wie gesagt, Wutze, ich brauche dich mal irgendwo anders. Danke. Jojo. Keiner aus Duisburg da. So, offene Diskussion? Jupp. Dann habe ich eine Frage. Ich habe mir eben, ersten Mal übrigens, die Pressemappe durchgelesen. Es ist ja süß. Die Frage ist tatsächlich, und die stelle ich mir ernsthaft, wie alt sind denn die Journalisten, die dann da kommen werden und diese Pressemappe kriegen? Darum geht es überhaupt gar nicht. Die Texte sind einfach nur großartig und vor allem ist es so ein kleiner Hint auf das, was halt eben auch zu Recht auch gesagt wurde, dass wir sonst einfach zu kompliziert reden und man uns nicht versteht. Unser Wahlprogramm sehr unverständlich war und so weiter. Und es ist einfach mal was anderes. Es ist einfach mal witzig, es ist einfach mal ja nicht seriös. Ich fand die Idee genial und hätte gerne die Pressemappe in der Form. Ich finde es absolut genial, aber was mir genau das, was du eben sagst, ist das, was mir fehlt. Damit wir ausnahmsweise mal verständlich sind und so weiter. Ich würde wenigstens den Hinweis darauf drüber schreiben. Also das ganze Ding soll auch so ein bisschen in dem Design sein. Also der Paki, der wird sich da mit den Kreativen noch zusammensetzen, dass das auch kein Standarddesign hat, sondern dann auch mehr so, ja, da gab es schon unterschiedliche Ideen, dass man dann halt so mal auf der einen Seite ein Ohr von der Maus raushängen lässt oder so die Silhouetten von der Sendung mit der Maus eben von der Maus hat. Also da muss man eben vorsichtig, muss man ja noch drauf achten, dass man eben da nicht irgendwelche Lizenzrechte verletzt. Ich kenne mich da nicht so wirklich gut mit aus, aber der Paki wird sich da mit den Kreativen noch zusammensetzen. Und dann wird man das im Gesamtpaket schon erkennen, was damit gemeint ist, ohne da was betiteln zu müssen. Das will ich hoffen, sonst wäre ich mir da nämlich nicht so sicher. Es ist auf jeden Fall egal, was es wird, eine Schlagzeile. Schlagzeilen kriegen wir ja schon dahin. Aber, aber leider sonst mit Sachen, die eher peinlich sind. Nein, ich finde es super gut, gefällt mir unheimlich gut. Es ist witzig, es ist knackig und es ist trotz dieser süßen Kindersprache, ist es auch einfach klar, was jeder macht. Nur wie gesagt, ich hätte schön gefunden oder besser gefunden oder nur mal sicher zu gehen, wenn dann wirklich oben drüber steht oder von mir ist auch unten drunter, ist egal, damit wir endlich mal verstanden werden. Leichte Sprache, damit wir endlich mal verstanden werden. Irgend sowas. Das endlich würde ich weglassen. Ach, ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Ich glaube, das kommt so. Ja, das glaube ich auch. Also wenn wir das wirklich dann eben auch noch in das eben in ein anderes Design reinpacken und nicht in das Standarddesign, dann ist das, sollte das für jeden Journalisten klar sein. Da gehe ich doch stark von aus. Ich hoffe es. Wenn nicht, sind wir ja vor Ort. Wir haben ja festgestellt, wir sind sehr viele Leute dort und können das dann notfalls nochmal erklären. Das ist auch gut, ja. Wenn man Ironie erklären muss, ist das auch doof. Du kennst Journalisten? Danke. Ich war mal einer. Vertraut uns doch einfach. Wir kriegen das schon hin. Ich werde mich da mit dem Unterstrich zusammen hinsetzen und die Presse dann auch nochmal über die Liste schicken. Die Textliste. Paki, wenn du wüsstest, wie viel Vertrauen ich ausgerechnet zu dir habe, dann würdest du das jetzt nicht sagen. Gut, dann ist doch alles super. Also ich hätte ein geiles Ding. Ich finde, das geht ein bisschen in die Richtung dahin, was auch schon alles jetzt über Mailingliste hier gelaufen ist. Das ist einfach mal was anderes, das ist frisch und neu. Und mögen die Journalisten sich darüber lustig machen oder es gut finden, das ist mir scheißegal, aber es ist einfach mal was Neues und das finde ich super. Also, fände es ja nur schlimm, wenn sie es entweder böswillig oder unabsichtlich einfach nur nicht verstehen. Das wäre schade. Naja, im Endeffekt ist es klar, man macht sich da über Journalisten lustig. Ich habe es gerade jetzt gelesen. Ich halte es für recht kritisch. Aber im besten Falle ignorieren die es einfach. Im schlimmsten Fall kriegen wir das halt dann zurück. Aber selbst das wäre ja auch gar nicht so schlecht. Ja, ich finde nicht, dass wir uns lustig machen. Nee, überleg mal, was wollen Sie denn machen, wenn Sie es zurückgeben? Wollen Sie schreiben, guten Tag, wir wurden von den Piraten verarscht? Das können Sie nicht bringen. Nee, das ist... Das wäre geil. Und alles andere, das zu versuchen, das kleinzureden, sorgt, glaube ich, dafür, dass die Leute sich fragen, was da wirklich drinsteht. Und dann sollen sie doch gucken gehen. Und ich glaube tatsächlich, unabhängig davon, wie das bei der Presse ankommt, werden sehr viele Menschen einfach denken, ist mal anders. Ja, das denke ich auch. Das Schlimmste ist immer noch Kindergarten in den Presstext zu schreiben. Und das schadet uns gerade, glaube ich, auch nicht. Naja, es ist ein sehr selbstironischer Umgang natürlich. Und wenn wir das natürlich auch noch vielleicht in einer etwas größeren Auflage auch ein bisschen nach innen reinstreuen, dann hat es sicher auch einen Effekt. Das stimmt, wir können ein paar Pressemappen einfach so im Raum liegen lassen. Die verbreiten sich dann von alleine, auch wenn es nicht so viele sind. Ja, also ich will eine. Ich auch. Definitiv die. Müssen wir sonst eine klauen? Das geht gar nicht. Ich würde mir sonst eine klauen, also ich will eine haben. Können wir eine Pressemappe nach Sachsen schicken, bitte? Ich habe mal eine Zwischenfrage. Ich brauche jemanden, der sich auskennt. Ein Piraten am besten. Wo ist die SMB-Conf bei FreeBSD? Die was? Ich passe. Warte mal, da habe ich schon mal drin rumgefuddelt. Könnt ihr das mal dann außerhalb der Sitzung machen? Weil ich glaube, wir wollten in den Text weiterkommen, oder? Gehen wir gerade mal ins Krähennest, oder? Jo. Wacko, wo waren wir jetzt? Wir sind bei der freien Diskussion und wir wollten eigentlich uns heute gegenseitig fertig machen. Ah, okay, ihr seid schon durch, weil ich musste gerade zu mir. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt für die Sitzung noch was verfällt. Ich würde eigentlich ganz gerne gleich mal irgendwie mal was essen oder so und dann mal raus hier. Dann mach das doch einfach, Sasa, und kommst du einfach danach wieder dazu. Ich denke schon, dass wir noch Gesprächsbedarf haben, nachdem was auf der Mailingliste alles kam. Und ich halte es auch für wichtig, dass hier Kritik mal geäußert wird, auch Verbesserungsvorschläge und dass wir das auch mal festhalten und vielleicht bis zur Sitzung dann sacken lassen und eventuell dann gucken, was wir optimieren können. In der Kommunikation, in der Aktivierung unserer Mitglieder, was dringend nötig ist und auch unsere Außendarstellung. Nee, dann bitte jetzt, weil dann möchte ich auch wirklich dann Feierabend haben, dann irgendwann. Ja, oder wir machen jetzt eine Pause, eine Viertelstunde und machen dann weiter. Dann kannst du essen und alle anderen können sich nochmal kurz die Beine vertreten, einer rauchen oder was? Nee, ich möchte dann wirklich irgendwann Feierabend haben. Also ich muss dann echt pennen, der Tag war wieder lang. Also wir sollten halt bitte nur gucken, was wir wirklich dann auf den, auf den Termin, wo wir uns dann alle treffen, und auch dann nochmal alles Revue passieren lassen, besprechen und was wir jetzt hier besprechen. Also noch ne? Wir können ja auch einfach weiterreden und Sasa geht was essen und fertig ist. Ich hätte ein paar Punkte, die ich dringend gerne ansprechen würde. Ich möchte mal kurz was vorschlagen. Und zwar möchte ich für die freie Diskussion schlagen, dass das nicht protokolliert wird und dass das Mikrofon ausgeht. Ich erkläre warum. Weil ich keinen Bock habe, dass unsere beiden Chef-Couch-Potatoes, die sonst nichts anderes zu tun haben, als von zu Hause aus permanent über die Mailingliste rumzukotzen, sich die Aufzeichnung anhören und anschließend wieder schreiben, wie scheiße alles war. Wenn sie mitarbeiten wollen, sollen sie kommen. Gerne und jederzeit. Aber genau das wird passieren und genau das ist, glaube ich, das, was hier keiner will. Richtig. Ja, letztendlich ist es ja auch eher ein Brainstorming und eine interne Manöverkritik und das hat ja letztendlich auch keinen Wert für außen, weil wir uns untereinander irgendwie gekramt kriegen wollen. Ich sag mal so, die Leute, die von außen da reingucken, wissen wahrscheinlich auch zum größten Teil nicht, worüber wir reden. Insofern muss das nicht unbedingt aufgezeichnet werden. Ich unterstütze das mal, sonst hätte ich nämlich jetzt gefragt, ob jetzt nachher jemand hier weiter protokollieren kann. Nee, das kannst du auch nicht mitschreiben. Also, ich sag mal so, ich denke, wir wissen alle, worum es geht, wo wir hinwollen. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, das muss ausdiskutiert werden. Wir können mit Sicherheit Punkte, die dann in der Diskussion fallen, die wichtig sind, die uns wichtig, also die wir als wichtig erachten, dann nochmal rausschreiben für die nächste Sitzung und das einfach mal dann auch sagen. Also ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir uns jetzt die Zeit dafür nehmen und nicht jetzt mit Nägel und Köpfen sofort irgendwie in Aktionismus verfallen, sondern einfach mal ein, zwei Wochen oder vielleicht bis zum 3.11. Da ein bisschen was ja, reflektieren und das auch mal zwischendurch mal sagen lassen, finde ich schon wichtig. Ja, cool. Die Sitzung dann ich da in Zeile 296, wenn einem was besonders wichtig ist, was festgehalten werden muss, ist dann dort reinzuschreiben. Genau. Gibt es zum Punkt Sonstiges im Rahmen der üblichen Sitzung jetzt noch irgendeinen Punkt? Sonst können wir die Sitzung gleich beenden und dann auch die Aufzeichnung. Gut, die Britta schrieb jetzt gerade, ich finde, wir sollten das schon aufzeichnen. Also wenn wir es innerhalb der Sitzung machen, müssen wir es aufzeichnen. Sonst beenden wir jetzt die Sitzung, schlage ich dann auch vor und dann machen wir es dann danach. Dann beende ich jetzt die Sitzung. Wir haben 23.05 Uhr und nächster Termin ist wie immer dienstags um 21 Uhr, das ist der 8.10. Gut, ich beende die Aufzeichnung. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.